Hallo und herzlich willkommen zu Talk of Personality bei Cult of Personality. Mein Name ist Ricky. Es fehlt noch der Chris. Das hat auch einen Grund. Dazu später mehr. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema, was uns viel mehr bewegt als das Wrestling-Geschäft der letzten Tage. Am Telefon, sozusagen als Special Guest, der Main Event zum Beginn, sozusagen hier bei Talk of Personality, ist jetzt Lars Klingenberg. Hallo Lars. Hallo Ricky und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Erstmal, wie geht's dir denn überhaupt, ja, an dem schönen... Also mir geht's persönlich recht gut. Ich bin recht begeistert, was hier in den letzten Tagen abgegangen ist. Aber darüber möchten wir jetzt sprechen und ich möchte nichts vorwegnehmen. Ganz genau darüber möchten wir jetzt sprechen. Es wird jetzt, liebe Hörer, ein bisschen was zum Stucken, sage ich jetzt mal. Also da müsst ihr jetzt stark sein. Es geht um krebskranke Kinder. Ich weiß, es ist kein einfaches Thema. Schaltet auch nicht gleich ab, bleibt ruhig, ja. Ungewohnte Klänge hier bei Cult of Personality, aber es muss sein, denn nicht jedem geht's so gut wie vielleicht mir oder euch, die jetzt zuhören. Es gibt Leute, denen geht's nicht ganz so gut. Vor allen Dingen bei Kindern ist das ganz schlimm. Wenn es dir nicht so gut geht, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern und die Familie, Freunde, wie auch immer. Es gibt eine Aktion oder eine Organisation, besser gesagt, die hilft ein bisschen diesen krebskranken Kindern, sag ich mal, das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Die nennt sich Strahlemännchen. Und ich glaube, am besten frage ich dich mal, Lars, was das genau ist und was die da machen, die Jungs. Also Strahlemännchen ist eine Organisation, ein Verein, beheimatet in Sauerland, in Finnentrop. Der Verein erfüllt, wie du es ja schon erzählt hast, krebskranken Kindern, so gerade aktuell noch erkrankten, aber auch schon geheilten Kindern Wünsche. Die Wünsche reichen von einem Laptop, wie es jetzt gerade aktuell ist, wie es beziehungsweise vor kurzem gerade erfüllt wurde, bis hin zu Besuchen von Shows beziehungsweise Treffen mit Prominenten wie Ralf Zacherl, mit Leuten von K11 aus dem Fernsehen. Also die Wünsche sind recht vielfältig. Oder sie greifen auf Leute zurück, wie jetzt für mich, wie ich, die eben so Aktionen laufen lassen in Zusammenarbeit mit Foren wie Moonzeug, wie mit euch jetzt und vielen, vielen, vielen anderen Helfern, wo ich wirklich sage, wow, was geht hier gerade ab? Also ganz genau, ihr kennt diese Aktionen, denke ich mal, von der WWE, da macht John Cena sich immer richtig stark. Make a Wish heißt es in den USA. Es ist im Endeffekt eine ähnliche Organisation, kann man sagen, oder? Nein. Okay. Make a Wish ist eine Organisation, die auch sozial benachteiligten Kindern hilft. Und Strahlemännchen ist eine Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat seit Gründung, nur krebskranken Kindern Wünsche zu erfüllen. Da wird ein Unterschied schon inzwischen gemacht. Und Make a Wish ist übrigens auch in Deutschland ansässig mittlerweile. Ah, okay, das ist mal gut zu wissen. Aber um Make a Wish soll es nicht gehen, es soll um Strahlemännchen gehen. Und genau. Warum kommt das hier in einem Wrestling-Podcast vor? Du hast ja gerade schon gesagt, Lars, du bist so ein bisschen für die Kinder zuständig, die Wrestling-Fans sind. Vor 2 Jahren gab es da schon mal einen Fall mit dem Paul. Ja, kannst du mal erzählen, wie es da ablief? Ja, also es ist fast genau 2 Jahre her, als ich eines Nachmittags mit dem Leiter des Vereins Strahlemännchen.de, Entschuldigung für die Werbung, das ist genehm, telefoniert hatte und er erzählte mir von dem Paul, damals 12 Jahre alt und an einer Krebsart erkrankt und welche ihm sehr viele Krankenhausaufenthalte bescherte. Und ich sagte ja, meinte ja wegen Wrestling und er würde sich wünschen, so Fanartikel. Ja, und das packte ich damals ins Forum von Mondzeug.de und auch ins Power Wrestling Forum, wo ich übrigens beiden Teams nochmal herzlich danke für die Unterstützung damals. Und hatte dann das dementsprechend auch beworben. Und innerhalb von wenigen Tagen ist dann wirklich der Paketbote am Fluchen gewesen, dass wir so viele Pakete hingeschickt haben. Denn wir reden hier ungefähr von 30 Paketen, die dann in Finntrop angekommen sind und auch entsprechend dann weitergeleitet wurden, denn zu dem Paul, der leider wenige Tage nach der Übergabe der Geschenke von uns gegangen ist. Ja, das ist natürlich dann immer schade, aber man kann definitiv sagen, dass er sich natürlich trotzdem gefreut hat, Und mit Sicherheit hat es ihn die Tage, die er noch hatte, so ein bisschen das Leben bereichert. Und ist ja auch so ein kleines Lebensmotto von mir. Jetzt wird's persönlich. Ich sage ja auch mal, man darf das Lachen nicht verlieren im Leben. Ja, es gibt immer was zu lachen. Und wenn man so einem Kind das sowieso schon wirklich so leiden muss, es ist, ich möchte es gar nicht so sehr jetzt auf die Tränendrüse drücken oder so, aber es ist halt wirklich schlimm. Dann soll man dem doch noch ein Lächeln schenken. Und genau das Gleiche haben wir jetzt wieder vor, beziehungsweise Strahlen. Darf ich nochmal ganz kurz was sagen? Entschuldigung, dass ich hier ins Wort falle. Das macht nichts. Der Paul und auch die Mutter, ich hatte mit der Mutter kurzzeitig Kontakt gehabt über ein Internetportal und die hat sich nochmal bei mir bedankt für die tolle Zusammenarbeit, dass so viele Leute geholfen haben. Da sind ja nicht so ein paar Sachen zusammengekommen, oder auch so nur Poster oder so. Da sind recht hochwertige Sachen zusammengekommen, wie ein Original-WWE-Titel-Gürtel. Ja, also da sind schon Sachen zusammengekommen, wo man wirklich denken würde, sowas würde man nie hergeben. Aber es gab wirklich Leute, die wirklich ihre gesamten Sammlungen da aufgelöst haben, um uns zu unterstützen damals. Und das ist auch für dieses Jahr wieder geplant. Ich habe auch schon ein paar Sachen gehört, wo ich dachte, wow. Und das ist natürlich ganz großartig. Und zu dem Fall kommen wir jetzt. Denn du hast es gerade eben schon gesagt, vor 2 Jahren gab es die Aktion schon mit Paul und jetzt hat es leider wieder einen Jungen erwischt, der, das ist natürlich nicht der einzigste, aber er ist halt jetzt eben, um den es hier gehen soll, nämlich den Seid, der hat auch Krebs. Erzähl mal kurz was zu ihm, wie es ihm geht. Ja, also der aktuelle Stand ist, Stand gestern besser gesagt ist, dass Seid 13 Jahre alt ist, an Krebs erkrankt ist, wobei ich nicht sagen kann, an was für eine Art Krebs er erkrankt ist. Seid ist aufgrund seiner Erkrankung physisch sehr angeschlagen. Er traut sich kaum unter die Menschen, hat diese Hemmung, weil er eine Glatze hat. Weil man durch die Chemo hat er die Haare verloren. Und wenn denn Freunde kommen sollten, dann hat er immer eine dicke Mütze auf. Und wir wollen mit diesen Fanartikeln, die man schicken kann, die man schickt, ihnen nochmal ein bisschen Freude und nochmal ein bisschen Mut machen fürs Leben, dass er wirklich die folgenden Behandlungen, der ist aktuell im Krankenhaus, soweit ich weiß, durchsteht und dass er nicht den Lebensmut verliert. Darum geht es nämlich, ganz genau darum soll es gehen. Es soll nicht darum gehen, dass er mit Spielzeugen zugeworfen wird, sondern es geht tatsächlich darum, um ihm durch diese kleinen Geschenke einfach Kraft zu geben, um diesen harten Weg durchzustehen, denn ich glaube, das Einzige, was bei so einer Krankheit fast das Einzige, was da hilft, ist einfach den Mut nicht zu verlieren, weiterzukämpfen. Und ja, und davon kann man vielleicht so ein bisschen Kraft zehren, wenn man merkt, wie viele Leute einen da unterstützen. Und da seid natürlich ihr gefragt, der Lars hat es gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn ihr Fanartikel zu Hause habt, wenn ihr Fanartikel bestellen möchtet und die dann verschenken, sprich spenden, könnt ihr das tun? Und Lars, erzähl mal, wo man es hinschickt und was man am besten nicht schickt. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ja, also die Adresse bekommt ihr ganz einfach bei mir per E-Mail an larsklingenberg@gmx.net, weil ich koordiniere das ein bisschen und kann dann gucken, wie viele Leute denn auch zuschicken. Und was bitte nicht geschickt wird, sind VHS-Kassetten. Das heißt, also wer alte Videokassetten zu Hause hat, die kann er bitte behalten, weil die bringen dem Jungen nichts. Es dürfen gerne DVDs geschickt werden, auch Spiele soweit vorhanden. Aber ich möchte eins sagen, du hattest eben darauf hingewiesen, dass wir auch Aids verkaufen sollen. Leute, ich möchte dem ein bisschen widersprechen, Leute, kauft nicht extra Sachen. Ihr könnt dem Verein auch spenden. Ich mache nochmal Werbung für strahlemännchen.de. Dort findet man die Spendendaten, wo man das Geld hinspenden kann. Und das bringt dem Verein auch Geld, denn der finanziert sich zu 100% aus Spenden, die sie unter anderem eben für Geschenke wie jetzt Laptops oder ähnliches investieren und auch 2 Ferienhäuser finanzieren. Das sind 2 Ferienhäuser, wo Kinder, krebskranke Kinder mit ihren Familien Urlaub machen können, ein bisschen vom Klinikalltag abschalten können und einfach im schönen Sauerland Urlaub machen können. Da ist eine ganz tolle Einrichtung und es hilft den Kindern sehr viel. Und es war, um nochmal auf den Paul zuzukommen, es war übrigens auch kurz vor seinem Tod eigentlich die Idee gewesen, dass er eben nach Finntrop fährt, um sich ein bisschen zu erholen von dem Klinikalltag. Eben in einem der Häuser, ganz genau. Genau. Und also klar, keine alten hier, was weiß ich, wenn ihr das alte Hulk Hogan T-Shirt noch zu Hause habt, was euch nicht mehr passt, das braucht ihr nicht schicken. Darum geht's nicht. Es geht wirklich darum, um auch noch brauchbare Gegenstände dann dem Jungen zukommen zu lassen. Also ihr sollt jetzt nicht zu Hause eure Wohnung entrümpeln, die alten Razor Ramon Poster von der Wand reißen. Das wollen wir alles nicht. Das will vor allen Dingen auch der Seid nicht, sondern da geht's wirklich darum, ihm eine Freude zu machen. Und der Lars hat's gerade gesagt, ihr könnt natürlich auch spenden. Und ich würde an eurer Stelle jetzt, oder ich würde jetzt einfach mal sagen, ich habe ja auch schon hier bei Cult of Personality die ein oder andere Spende bekommen. Wir sind ja auch ein Podcast, der das alles gratis macht. Und ich würde fast vorschlagen, wir machen das jetzt wie folgt. Wer jetzt sagt, ich kann nur 1 Euro oder 2 spenden, spende das auf das Cult of Personality-Konto und ich überweise das. Also jeder wird natürlich dann hier auch erwähnt, dass er was gespendet hat. Und ich überweise das dann als Komplettsumme an strahlemännchen.de. Und ja, also wer keine Fanartikel hat, aber 1 Euro, und selbst wenn es wirklich nur 1 Euro ist, locker machen will, einfach bei Cult of Personality, und dann runden wir die Sache dann später auch noch auf, damit es dann eine schöne Summe gibt, und geben das weiter an Strahlemännchen. Ihr könnt bei Cult of Personality spenden, indem ihr auf Unterstützt uns geht, und dann ist da ein PayPal-Spendenkonto. Und wie gesagt, alles, was da reinkommt, wird an Strahlemännchen gehen und wird nicht nur den Seid, denke ich mal, dann auch mehreren Kindern zugutekommen. Ja. Es wäre natürlich großartig, wenn wir da eine schöne Summe zusammenbekommen. Jeder Euro zählt, ja. Ihr müsst euch natürlich nicht arm machen. Also wer kein Geld hat, der hat kein Geld. Das ist einfach so. Aber alle anderen, 1 Euro oder 2, das kann man wirklich bestimmt mal irgendwo wegsparen. Und das ist ja großartig, wenn wir da eine Summe zusammenbekommen und so eine tolle Aktion wie Strahlemännchen so ein bisschen unter die Arme greifen können. Also wer auch nicht helfen kann, es gibt ja auch heute, viele haben, ihr seid ja im Internet zu hören, viele können ja auch über Facebook und wie die ganzen, diese ganzen Netzwerke heißen, Facebook, Twitter, Google Plus und so weiter, ja. Leute, Strahlemännchen ist bei Facebook zu finden, liked Strahlemännchen dort und teilt diesen Link von Strahlemännchen. Damit kann man auch helfen und da kann man auch aktive Werbung machen für den Verein, der wirklich jeden Euro verdient hat, so dass noch viele, viele Kinder, die an Krebs erkrankt sind, helfen können. Ich kann mal eine Zahl nennen beim Thema Leukämie. Alle 45 Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Leukämie. Und darunter sind sehr viele Kinder und diese Kinder brauchen auch ein bisschen Mut. Und denen kann man Wünsche erfüllen. Absolut. Also da kann ich natürlich nur beipflichten und immer schön dran denken. Jetzt wird's moralisch, ja. Gesundheit, ja, das ist einfach, ja, das kann man nicht bezahlen letzten Endes. Das ist Glück, wenn man gesund ist. Und ja, wenn es einem da mal schlechter geht, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn mich Leute unterstützen und meine Familie. Deswegen von daher, wie gesagt, irgendwie helfen kann jeder. Und wenn es nur das Posten eines Links ist. Lars, ich würde mal vorschlagen, die Leute sollen sich bei dir melden. Du hast ja gesagt, larsklingenberg@gmx.net, wenn sie irgendwas zum Weggeben haben. Genau. Oder die E-Mail-Adresse findet man auch noch, wahrscheinlich bei euch gleich nochmal auf der Internetseite. Die werden dazu hängen. Aber ansonsten bei moonsoid.de im Bereich World Wrestling Entertainment. Dort haben wir den Link, den Beitrag Bitte um Mithilfe für Zeit. Wir sammeln Wrestling-Fan-Artikel. Da kann man das auffinden und wir werden, die Artikel kommen zu 100% bei Zeit an. Und es wird auch, wenn genügend Leute, wenn genügend Sachen vorhanden sind, werden die dann auch recht zeitnah nach Ostwestfalen gebracht. Das wäre großartig. Wir bleiben natürlich auch noch in Kontakt ein bisschen, Lars. Vielleicht können wir das ein oder andere Mal nochmal eine andere Aktion hier anbringen. Ich persönlich finde das großartig, dass es so Leute gibt, die sich dafür Zeit nehmen und nicht so einen Schwachsinn machen wie ich hier mit dem Podcast, sondern wirklich Menschen helfen. Und darf ich nochmal ein paar Leuten danken? Selbstverständlich. Also erstmal bei dir, Ricky, für die ganz spontane Aktion. Ich möchte mich bei Moonzeug bedanken. die gerade bei Benjamin, also Zeiben, der in der Nacht von Sonntag auf gestern sofort mir die Genehmigung für die Werbung geschickt hat, aber auch bei den rund 3000 Leuten, die den Beitrag geklickt haben, die wirklich dafür gesorgt haben, dass wir Werbung machen können. Also vielen, vielen Dank und natürlich auch an eure Hörer, so dass wir hoffentlich ein paar viele Spenden zusammenbekommen, um einen glücklichen Zeit zu sehen, wenn er die Geschenke bekommt. Das ist ja natürlich großartig. Wie gesagt, Lars, wir zwei bleiben in Kontakt. Denk mal, so ein kleines Gespräch können wir nochmal wiederholen, kleines Update dann vielleicht. Und wünschen natürlich, seid alles Gute, dass er schnell wieder gesund wird. Und ja, allen anderen Kindern natürlich auch, die dieses schlimme Schicksal ereilt hat. Wie gesagt, ich bedanke mich bei dir. Und danke. Ja, und ich habe natürlich vergessen. Ich möchte mich natürlich auch bei denen bedanken, die sich jetzt schon gemeldet haben per E-Mail, um die Adresse zu bekommen. Das sind fast 50 Leute, die sich schon per E-Mail gemeldet haben. Also auch an die Leute, die denken natürlich erst, bei einem bedankt er sich und bei uns bedankt er sich nicht. Aber an dieser Stelle auch nochmal an die Leute, die sich schon gemeldet haben, herzlichen Dank. Absolut. Und ja, auf das noch mehr zusammenkommt. Lars, ich bedanke mich bei dir und wir hören uns gleich wieder. Tschüss. Tschüss. Danke nochmal. Moin Chris. Moin Ricky. Na, bist du zu hören? Das hoffe ich wohl, ne? Oder? Man muss es fast schon wieder nachkontrollieren bei dir. Alles andere würde mich doch stark wundern. Also wenn er den Chris jetzt nicht hört, dann würde ich vorschlagen, schickt ihr mir eine kleine Nachricht, am besten übers Kommunikationssystem Skype. Habe ich schön gesagt, hintenrum. Sehr schön, ja. Das ist mit deiner sympathischen Art nochmal gerettet. Chris, ich kann an der Stelle verraten, man hört dich fast noch besser als sonst. Ja. Chris, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Das ist schön. Beinahe wärst du suspendiert worden. Du hast gegen deine eigene Diät verstoßen und ich dachte fast schon, die Sendung heute wird ohne dich stattfinden müssen. Kann sie das denn? Das ist die Frage. Darauf wäre es dann angekommen. Es gab ja einige Leute, die mich tatsächlich angeschrieben haben und wissen wollten, was jetzt eigentlich los ist mit deiner Entlassung. Ist das dein Ernst? Ja, tatsächlich. Aber ich finde es toll. Die Leute sorgen sich um uns. Naja, sie wissen ja nicht mal meinen Namen. Von daher. Der andere. Ja, gut, klar. Was haben die so geschrieben? Kann man das auch? Ich weiß gar nicht, wer mir das geschrieben hat. Irgendjemand hat mich angeschrieben diesbezüglich und sogar noch jemand hat mich angeschrieben diesbezüglich und sogar noch jemand. Drei Leute haben sich gemeldet. Die haben geschrieben, warum ich bald fast suspendiert worden wäre. Mal, auf den genauen Wortlaut kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, aber es war letzten Endes nicht Suspendierung, sondern es ging darum, dass du ja immer angekündigt hast, dass du bald ersetzt wirst. Ja. Ja, und genau das wollten diese Leute wissen, was da eigentlich los ist. Ob ich noch sozusagen alle Tassen im Schrank habe, dich hier einfach zu ersetzen zu. Das interpretierst du natürlich jetzt selbst rein, aber die Leute, die das geschrieben haben, haben sich Vorfreude. Gefreut. Ja, genau. Du hast ja auch so einen leichten Hang zum Depressiven. Hast du bei dir heute wieder alles in Schwarz abgehangen? Ich weiß nicht, was du für ein... Bitte? Hast du heute bei dir auch wieder alles in Schwarz abgehangen zu Hause und... Ich hab, ja, klar, und ich hab so Plastikbilder ausgedruckt. Schön. Hab meine Fenster damit verkleidet und... Hier so eins von Tokyo Hotel Bill? So ein Gothic Poster, oder? Ich bin Tokyo Hotel Bill. Süß. Finde ich niedlich. Ja. Da kommen wir wieder auf das Thema, dass meine Freundin ein Problem mit dir hat. Ja, das kann ich verstehen. Ich bin eine Konkurrenz für alles, was zwei Beine hat. Hat Melli noch nicht gesagt, dass wir zu viel Kontakt haben? Genau das Gegenteil. Sie ist eigentlich dafür, dass ich 24/7 mit ihr sende. Sie hat gesagt, sie genießt ihr Leben so wie selten zuvor. Kann sie nonstop Girls United gucken. Alles. Ganz genau. Aber das Problem habe ich, was heißt Problem? Es ist ja, schmeichelt ja auch ein. Als ich in einem Laden war, wo ich vorher noch nicht war, haben sich die Mitarbeiter dort auch direkt an mich rangeschmissen und deren Lebensgeschichte erzählt. Und ich dachte, sie hätten dich an deine Stimme erkannt. Das wäre natürlich großartig gewesen. Da sage ich generell von aus, da reagiere ich schon gar nicht mehr drauf. Nein, aber es ist wirklich so, irgendwie nach 2-3 Stunden haben die Leute mir alles erzählt. Das geht mir aber schon immer so. Und du hattest ganz sicher auch den Eindruck erweckt, dass du es hören möchtest. Absolut nicht, nein. Also ich habe den Eindruck erweckt, scheinbar, aber ich wollte es definitiv nicht hören. Die beiden Mitarbeiter, die mir da ihr Herz ausgeschüttet haben, sind doch jetzt nicht mehr existent. Das ist schön. Ja, der eine ist gerade in Griechenland und rettet sein Geld. Welches denn eigentlich? Haben die, welches Geld? Das ist die Frage. Drachen, ja. Die Drachen? Rettet der die Drachen oder die Euros? Die Drachmen sollen ja jetzt ihr großes Revival feiern, ne? Ja, da bin ich. Das ist eine Bombenidee. Also, das wollen wir die Drachmen auch in Deutschland einführen? Wäre das was? Ja, du fragst natürlich jetzt jemanden, der sich wirtschaftlich sehr, sehr mit diesem Thema beschäftigt hat in den letzten Wochen und kann dir sagen, das ist nicht die Lösung. Ich möchte jetzt hier keine Panik verbreiten oder so, aber das, was ihr jetzt hier miterlebt, ist sozusagen der Anfang vom Ende. Wie gesagt, the end of the world as you know it. Nee, tatsächlich, Chris, also wirklich viele unterschätzen das total, was da gerade passiert, weil es natürlich auch hervorragend unter den Tisch gekehrt wird, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Es ist, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die darüber Ahnung haben, mir zum Beispiel, dann wird dir wirklich ein Bild vor Augen gesetzt. Ricky, ja. Sag mir doch mal, wovon hast du denn keine Ahnung? Gibt es da was? Du kannst mich zum Beispiel jede Frage, du kannst mich alles fragen, ich weiß alles. Also es gibt wirklich, ich weiß, das klingt jetzt unfassbar anmaßend und mein Gott, der soll mir ja nicht so einen Dicken machen, aber frag mich irgendwas. Aber wenn es halt so ist, dann muss man es ja auch sagen, ne? Ja, frag mich irgendwas, ich kann es beantworten. Wie viel, ich stell dir jetzt einfach mal eine Matheaufgabe, ja? Ja. Starte mal kurz den Rechner. Ist an. 8 plus, hast du? Ja, klar. 1. Ja, ist eine Schwachsinnsfrage. Wieso? Ja, weil in solchen kleinen... Ich wüsste es jetzt persönlich nicht. Also ja, ich verstehe jetzt gerade nicht, warum... Brauchst du dich auch überhaupt nicht drüber sorgen, weil in solchen Zahlen, da braucht man halt einfach nicht rechnen. Ja, das kannst du ja an der Hände abzählen, brauchst ja nicht rechnen. Das ist ja ganz logisch. So, jetzt kommen wir zum... pass auf, jetzt wollte ich ja hier noch was nachschieben, Leute. Also wer denn da mal ein bisschen mehr Einblick haben will, in was uns da so erwartet, mein Gott, jetzt... Ich habe Ohrenschmerzen, merke ich gerade. Was uns da so erwartet, der könnte sich mal auf das folgende Portal begeben. Das nennt sich alternativlos.org. Und da alle Folgen, alle 23 Folgen. Ich bin auf dem Portal perspektivlos.org unterwegs. Das kann ich mir bei dir sogar vorstellen. Ja, aber dann hilft dir alternativlos letzten Endes eigentlich nur weiter. Nein, aber geht da mal hin, alternativlos.org, das sind Podcasts. Und die Leute beschäftigen sich unter anderem mit sowas. Und ich lege folgende Sendungen euch ans Ohr. Ans Herz eigentlich. Folge 17, also bitte notieren, alternativlos.org, geht auf Folge 17, die müsst ihr auf jeden Fall hören. Die Folge 16 müsst ihr auf jeden Fall hören. Und jetzt muss ich mal gucken, dann gibt's noch eine Folge mit dem guten Rob. Das kann ja jetzt hier nicht wahr sein. Ich glaube das jetzt hier nicht. Einen Moment mal bitte. Ja, ja, klar, ist kein Telefon. Problem. Palm? Das ist wahrscheinlich gerade wieder sein Vermieter. Ja, ich kann gerade nicht. Ich habe noch jemand anderes mit am Telefon. Dass die Familie Palm, ja, die ihr auch oft on air hört mit ja, so eine Frau Stunde. Und Kind. Super. Den geht es finanziell. Bis dann, tschüss. Ja, schlecht so. Ist geprahlt, aber ich denke mal, Ricky kann euch jetzt mehr erzählen. Ist es der Vermieter gewesen? Es ist nicht der Vermieter gewesen, aber ich suche jetzt hier auch noch, wo der Typ ist, der über The End of the World as we know it gesprochen haben. Was? Pass mal auf, Monoxid, der war's nicht. Es wird jetzt gerade ein bisschen langweilig. Ich kann's mal kurz überbrücken, ich muss hier gucken. Tobi, überbrück mal bitte. Wie, habt ihr gar keinen rumgetrunken? Halt die Klappe. Nee, Ricky, ich weiß, dass es dir finanziell im Moment wirklich sehr, sehr schlecht geht. Ich kann dir da vielleicht ein bisschen aushelfen. Ich habe auch schon 75 Cent auf dein Flatter-Konto überwiesen. Ich denke mal, damit solltest du erstmal deine Miete... Folge 9 müsst ihr noch hören. Nein. 17 und 9 oder was war das? Nein, Folge 9 ist falsch. Folge 18. Folge 18 und 17 oder was war? Folge 17, 18 und ja. Also diese Kombination kann man sich merken. Auf jeden Fall, das hört euch mal an und dann geht echt die Welt für euch unter. So, Chris, für dich ging auch die Welt unter. Was erzählen die denn da? Ja, die haben halt Leute, die haben Leute an Bord, die sich halt einfach damit mit solchen Szenarien beschäftigen und auswerten, was da so gerade passiert. Und welche Szenarien denn? Naja, die ganzen Wirtschafts- und Finanzgeschichten, so, die jetzt in den letzten Jahren so aufgekommen sind. Ja, gelöscht im Kopf, ja. Da gibt's zum Beispiel dann jemand, der erklärt dir relativ genau, was nach so einem Finanzkollaps dann passieren könnte. Ja, und dann gibt's wieder jemand... Das war nicht dein Aufstieg. Ja, aber er sieht natürlich erstmal sehr steinig aus, aber sehr interessant. Und ein anderer, der erklärt dir halt, Meinst du, wir müssen dann wieder die Trümmerfrauen ausgraben, ja? Nee. Ich möchte das gar nicht auf so eine humoreske Art und Weise behandeln, das Thema, weil es wirklich wahnsinnig gute Podcasts sind. Also die muss man sich erinnern. Chris, jetzt ist aber mal Schluss hier mit den ernsten Themen. Du hast eine schwere Zeit hinter dir. Du musstest lange, lange WWE gucken und durftest jetzt umschulen sozusagen auf Ring of Honor und TNA. Dazu muss ich sagen, dass ich diese Woche so viel zu tun hatte, dass ich ROH nicht gucken konnte. Aber dafür werde ich nächste Woche alles nachholen. Alles. Ich werde alle Shows gleichzeitig ablaufen lassen. Ich habe mir schon 14.000 LCD-Fernseher gekauft. Prima. Oder LED-Fernseher gekauft und werde alle gleichzeitig mir angucken. Also das so viel zu ROH, aber TNA, das habe ich geguckt. Ja, jetzt, ich durfte es ja nicht gucken. Das ist ja der Deal. Wer ist der nächste Pay-Per-View? No Way Out? No Way Out, ganz genau. Bei TNA ist der nächste Pay-Per-View Slammiversary da. Und könnt ihr schon erkennen, dass ich wirklich nicht ganz eingenickt bin bei TNA. Also wirklich sowas von informiert und bis... Also kann man schon sagen, oder? Ja, also fast schon. Man nennt mich auch das Newsboard von Cult of Personality. Das so, tatsächlich, so wird er gerufen. Auch von seiner Freundin mittlerweile. was man noch... Newsboard werde ich da gerufen. Das wirft Bilder in meinen Kopf. Da habe ich kurz mal eingeworfen, dass ich Englisch dritte Klasse abgegangen bin. Das werde ich übrigens unter Beweis stellen bei der 24-Stunden-Sendung. Bist du sicher? Nein. Sei es drum. Also wir haben John Cena live in der Leitung. Genau, also das muss man an der Stelle mal sagen. Also ihr müsst nachts einschalten und zwar wird es zwischen 0 und 8 Uhr einen Überraschungsanruf geben von John Cena. Ich meine, die WWE hält auch nie, was sie verspricht. Und von daher Moment mal, wieso? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir haben John Cena, CM Punk, Randy Orton und... Chris, das glaubt dir doch kein Mensch. Das glaube ich. Nee, das glauben die alle. Du kannst doch bei der Wahrheit bleiben. John Cena und fertig. Also es reicht doch. So, ja, na klar. Das glaubt dir doch kein Mensch, dass die alle dabei sind. Wir wollten CM Punk, klar. Jetzt kommt halt der Schwachkopf da. Und ja, im Endeffekt nimmt man... Ja, man nimmt halt, was man kriegen kann. Fragst du Cena auch über seine Schulden aus? Erstens das und zweitens, dazu kommen wir dann nachher noch. Aber ich wollte noch mal ganz kurz hier bei TNA bleiben und den Leuten erklären, die es noch nicht wissen. Unser Deal ist ja, ich darf kein TNA und kein Ring of Honor gucken. Du darfst kein WWE-Produkt dir zu Gemüte führen. Vor allen Dingen hast du nicht gesagt musst, sondern darfst. Also es ist wirklich eine Erleichterung für mein Leben und für meinen vitalen... Weißt du doch noch gar nicht, vielleicht war es ja heute total toll. Ja, aber Ricky, wenn ich mir auf Facebook schon diese ganzen Bilder angucke, da von Cena und Cole und Big Show und was weiß ich, jetzt erzähl da weiß doch ich schon direkt, mal, ich hab nichts verpasst. Herr und das Großkotz, ist ein Armutszeugnis. Jetzt erzähl doch du mal, Herr Großkotz, von deinen TNA-Scheiß da. Was war da los? Von meinen TNA-Schandtaten. Also, es wurde ja letzte Woche schon angekündigt, dass es ein Opening-Match gibt. In der ersten, ist es die erste Live? Nein, es ist nicht die erste Live-Impact-Ausgabe. Also es ist nicht die erste Live-Impact-Ausgabe ever, aber es ist die erste Live-Impact-Ausgabe bei dieser neuen Geschichte jetzt hier. Genau, diese neue Geschichte soll ja über den Sommer erstmal laufen, soweit ich die griechischen Newsseiten verstanden habe. Und da gab es den Opener Sting gegen den World Champion Bobby Roode. Und das war in einem Lumberjack-Match, das muss man noch dazu sagen, ja. Es war großartig, wirklich. Also Sting war in einer fantastischen Shape. Der war wirklich unfassbar gut. Er hat toll gesellt und er hat mich wirklich überzeugt. Also es wirkte so, als wäre er in ihn weg gewesen. Ich glaube, sein letzter Auftritt war in England, ne, wo er sich da irgendwas gerissen hat. Nee, war letzte Woche. Ach, im Ring. Ja, das kann schon sein. Aber wie gesagt, ich darf ja kein TNA gucken. Letzte Woche, ja. Was soll ich dazu sagen? Nicht geguckt hast, weißt du ganz genau, dass er letzte Woche seinen letzten Auftritt hatte. Genau im Main Event oder nach dem Main Event hatte Sting seinen letzten Auftritt. Aber sein letztes Match, das hatte er in England, ne, bei dieser unfassbar geilen Crowd. War das so? Ich weiß es nicht. Tatsächlich, ich weiß es tatsächlich nicht, aber ist ja auch egal. Hast du die Folge nicht gesehen? Du, nein, aber es ist auch völlig Latte, weil es ist mir völlig egal, wann Sting das letzte Mal dabei war. Aber vielleicht interessiert das die Hörer. Denn, ja, dann sollen sie es googeln. Denn so argumentierst du auch immer. Ja, dann sollen sie es googeln. So könntest du dann argumentieren. Was trinkst du überhaupt heute? Heute trinke ich Apfelsaftschorle. Von? Genickbruch. Ja. Geht's weiter? Wie bitte? Geht's jetzt weiter? Ach stimmt, du hast Zeitdruck. Ja, da geht's weiter. Und das war toll, das Match. Root hat Controversial gewonnen. Sofern ich mich noch erinnern konnte, vielleicht hat auch John Cena das Match gewonnen, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Nein, das Match war wirklich toll und das Ding ist in guter Form. Und man sagt ja, dass dann das letzte Jahr, wo er als aktiver Wrestler an den Mann geht, an den Start geht. Und ich glaube, da werden wir noch einiges sehen. Er hat ja auch das Main Event bei Slammiversary gegen Root. Übrigens, Stings letztes Match Sting, war am... Sting hat auch gewonnen, das Match, ich weiß. Ist mir auch gerade eingefallen. Nee, ich wollte sagen, Stings letztes Match war übrigens am 18. März bei Victory Road. Und das London, die London-Geschichte war am 28. Januar. Siehst du? Wo sehe ich jetzt keinen Unterschied? Ja, einfach mal, wenn man die... Also, es stimmt, du hast schon recht, es ist im Endeffekt dasselbe Datum, nur mit ausgetauschten Zahlen. Von daher verstehe ich jetzt auch gar nicht, was du willst. Ich wollte nur aufklären. Nee, also Sting hat das ist Match denn gewonnen auch irgendwas und irgendwas hat gesagt, hier Slammiversary 1-on-1, ach, by the way, es geht um den Titel. Ja, war klingt echt abzusehen. Wahnsinnig öde irgendwie. Wie bitte, öde? Bis jetzt klingt's, also bis jetzt würde ich es nicht Match angucken. Das Match war wirklich toll. Das Match war wirklich toll. Okay, weiter. Weil halt niemand wusste, wie gut Sting in Form ist, aber er war toll in Form. Ja, und dann gab's halt das großartige Segment Bully Ray gegen Joseph Park, der natürlich wieder auf demselben Sitz in der Crowd saß und wieder dieselbe Cola und wieder dasselbe Popcorn gegessen hat. Und dann gab es ein Bully Ray hat ihn in den Ring gecallt. Machen wir jetzt ein Review eigentlich? Nee, eigentlich nicht. Das gab's noch nie, ne? Nee, machen wir eigentlich gar nicht hier. Deswegen, ich nick gerade so ein bisschen weg, aber mach ich weiter. Nee, was heißt, also das gab's ja generell noch nie im Podcasting. Nee, und es ist echt, ich weiß auch, warum ich es mir nicht gerne anhöre, solche Reviews. Ich weiß es ganz genau, aber jetzt muss ich ja. Mir klingelt gerade das Handy, ich glaube, ich muss arbeiten. Haust du rein, ne? Ja. Ich gieß mir noch was. Es ist echt wahnsinnig interessant. Wo sind wir jetzt? Nein, es gab da noch einen verbalen Schlagabtausch zwischen Kevin Nash oder was? Und ja, das Match wurde festgelegt bei Slammiversary zwischen den beiden und war schön. Also Joseph Park gefällt mir immer mehr. Du hast ja sein Potenzial schon viel, viel früher erkannt. Letzten Endes noch, als er Abyss war, habe ich gedacht, der Typ müsste mal in vertrottelten Anwalt spielen. Ja, stimmt. Ja. Tja, das war Impact, nicht schlecht. Hast du Raw überhaupt gesehen? Ja, selbstverständlich. SmackDown nehme ich nicht, ne? Ich hab SmackDown gesehen. Nur nicht am Freitag, sondern am Samstag. Ja. Naja, war ein wirklich schönes Segment und ja, Chris. Hab mich das Highlight des Abends. X-Division Championship Match zwischen Chris Sabin, wo es ja heißt, dass er geht, aber jetzt wohl doch nicht geht, ne? Ja. Sehe ich das richtig? So wie ich das jetzt gehört habe, hat seine Truller, Velvet Sky gesagt, der bleibt ja bei mir. Gut, das ist mehr als ein Truller, glaube ich. Doch, das kann man schon Truller nennen, die komische Frau da. Ja. Wow, da geht's ja ab bei TNA, hä? Er hat ein Exhibition-Match gegen Austin Aries und es war super. Es war viel zu kurz, aber in den gefühlten 4 Minuten 18 war es für mich ein Four-Star-Match. Also ich fand das wirklich großartig. Die beiden haben richtig Feuer gegeben. Und nee, toll. Also die X-Division, das ist wirklich das Merkmal der TNA, der Impact Wrestling Show, dass die WWE einfach nicht hat. Aber wir wollen mal sehen, was die Cruiserweight Division auf dem neuen Network so zu bieten hat. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das überflüssigste Segment, The Gut-Check. Dann lass mal es einfach weg. Was hältst du davon, von dem Gut-Check? Ja, ist halt Blödsinn, wenn ich vorher sage, dass es überflüssig war oder bescheuert war, aber ich frage dich jetzt was und dann bitte ich dich wirklich darauf zu antworten. Ja, ich will ja gerade, dann bist du mir ins Wort gefallen. Wenn ich jetzt Wort mein Gott, jetzt lass mich halt einmal ausreden. Also das ist totaler Schwachsinn. Wie kann man ja, das gab mein das, Gott, ich bin doch noch nicht fertig. Hallo! Ich bin nicht fertig! Lass mich doch mal ausreden! Das gibt's doch nicht! Das ist ein Scheiß! Dicky, weißt du eigentlich, wie sich jetzt alle anderen Podcaster, die mit dir podcasten, fühlen? Alter, ich will jetzt was zu dieser bescheuerten Gattkack sagen. Gatschland-Challenge, oder wie das heißt. Und zwar ist das Schwachsinn. Ja, der Typ, der Alex Silva wieder heißt, der da letztes Mal vor einem Monat genommen wurde, den hat man seitdem nicht mehr gesehen. Den Joey Ryan jetzt, den haben sie nicht genommen und das ist alles Blödsinn und Scheiße. So. Ja, es gab dann halt so ein Segment, wo Pritchard, Taz und Al Snow Backstage saß und gesagt haben, oh, der hat aber da überzeugt und ach, der war zu weich gespielt und nein, genau das ist nicht der Fall und es war super scheiße und das hat sich dann irgendwie später vor dem Main Event gegipfelt in einem Ring-Segment, ja, wo alle drei nochmal gesagt haben, so, ja, ich bin für ihn und ich bin gegen ihn und ach, totale Kacke. Ach, Ricky. Ja, was denn? Aber wenn du mal im Gut-Check bist, ne? Ich verstehe dein Problem. Dann denkst du, dass alle sagen, ja, der ist top. Ja, klar. Was? Chris, okay, und wie ging das dann weiter mit Velvet Sky? Was mit Velvet Sky? Also die haben den dann nicht genommen, okay, ja, und dann kam was? Die haben ihn dann nicht genommen. Ja, und dann ging's weiter? Was passierte dann? Ricky, verarschst du mich? Irgendwann gehe ich wirklich offline einfach. Ja, aber ich verarsche dich überhaupt nicht. Auch wenn der Sex gut ist mit dir, aber ich melde mich nicht mehr. Jetzt pepp doch mal hier auf der Linie. Ja. Ja, los. Was ist denn dann passiert? Ja. Du bist so wirklich, Ricky, irgendwie hasse ich dich so dermaßen, das glaubst du gar nicht. Das höre ich so oft am Tag. ja, dann gab es irgendwie so ein Drecksegment mit Dixie Carter, die Brooke Hogan rausgecallt hat und hier, das ist die neue Bitch für die Divas, Knockouts, whatever. Also ich muss sagen, Brooke Hogan hat einen ganz schön dicken Arsch, kann das sein? Oh du, da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ich habe bis jetzt von Brooke Hogan noch gar nicht so viel hintenrum gesehen. Ja, also. Ja, ja, wenn das so ist, dann. Der hat auf jeden Fall eine Hackfresse. Ja, ja, klar, sieht halt aus wie ihr Vater. Ja, hat er auch dieselbe Frisur, so eine Perücke? Nee, ja, der hat, die hat praktisch den Rest, der bei Hogan fehlt. Also hat die sich übergeworfen, sozusagen. Ja, schönes Pärchen auch, glaube ich. Da hat halt Dixie Carter zu Brooke gesagt, ja, sie hat hier total Passion und sie ist born in the business. Da frage ich mich ja, okay, wie viele Wrestling-Matches hatte sie denn schon? Null, glaube ich, ist die Antwort. Und das ist alles scheiße. Ich möchte sie, wenn überhaupt, mal nackt sehen. Ja, da kann man sagen, was hat sie drauf, was nicht. Aber nee, das Segment war auch kacke. Und auch Dixie Carter kann irgendwie gar keine Promos halten. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, das ist mir schon sehr oft aufgefallen. Also wirklich Ober-Ober-Ober-Kacke. Ja. Mhm. Ja. Und dann gab es das Television-Match zwischen Devon und Jeff Hardy. Ja, man muss dazu sagen, der Gegner von Devon wurde online, ja, diese neuen interaktiven Medien werden jetzt auch von TNA gebraucht und da wurde halt irgendwie irgendwelche Spasten zur Wahl gestellt, Ken Kennedy oder Ken Anderson, keine Ahnung wie der Typ heißt, Jeff Hardy und noch ein paar andere zur Wahl gestellt und Jeff Hardy wurde überraschenderweise gewählt, durfte dann auch ein Match gegen Devon haben, was auch wirklich gut war. Und das wurde dann interrupt und ach, totale Kacke. Und ich denke mal, da steht uns ein Tag-Team, Devon und Jeff Hardy ins Haus. Was ja eigentlich auch ganz cool ist, so, ne? Die Dudley Boys und Hardy Boys zusammen so. Findest du nicht, meinst du? Doch. Finde ich ein ganz cooles Tag-Team. Also Devon finde ich echt ganz cool im Moment. Ja. Und dann gab es halt das Main-Event bei diesem Review, known as Talk of Personality. AJ Styles gegen Daniel Bryan. War, glaube ich, das erste Mal, oder, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Ja, ich glaube auch, also once in a lifetime. Ich glaube, es war das erste Mal, also nagelt mich da nicht fest. Aber es ist halt immer ein geiles Match, wenn die beiden aufeinander treffen. Es war wirklich gut, na klar. Ja, aber cool. Es war halt jetzt nicht so, wo man sich denkt, oh, hier, Mensch, das Main Event gleich und Pillepalle. Ja, Leute, willkommen zurück aus den schleppendsten 20 Minuten Cult of Personality. Es geht dann offline, ne? Ricky aus der Reihen, ciao. Und zwar Chris mit seinem TNA-Segment. Ich bin ja fast, Chris, muss ich an der Stelle mal sagen, ein bisschen enttäuscht, dass du Ring of Honor nicht geguckt hast. Wer sind denn, MVPs machen wir nachher. Mein Gott, das wird spannend. Ja, es wurde die Show war gar nicht so schlecht, wie ich sie jetzt wahrscheinlich retrospektiv wiedergegeben habe, aber das Match war ganz cool, es wurde dann interrupt von Kazarian, der zugunsten von Christopher Daniels reinkam und dann kam Kurt Angle und bist du nur mit deinem Kopf. Tag die Match bei Slammiversary. Ja, meine Fresse, da geht's ab bei TNA und ich fand die Show ganz cool, Ricky. Wenn ich du so hab doch überhaupt nichts gesagt. Verficktes Stück Scheiße bist, was überhaupt keine Ahnung vom Wrestling hat. Ich kann ja, doch überhaupt. Da kann ich dir auch nichts für. Guck mal, ich kann keine Meinung mehr bilden, da ich ja nicht gucken durfte. Und dementsprechend muss ich neutral auf deinen Geschildert. Deswegen musst du neutral haten. Nee, überhaupt nicht. Ich fand super. Nein, überhaupt nicht. Nee. Das hast du toll gemacht. Ach, stimmt. Nee, du hatest überhaupt nicht über TNA, du hatest nur gegen mich. Ratings waren aber nicht so gut. Hat wohl mit der früheren Startzeit irgendwie zu tun. Ja, die waren kacke. Ja. Nicht aber über Smackdown, ne? 1,7er Rating. Ja, aber die hatten ja in der Vorwoche, ich glaube, auch nur so einen Ticken mehr. Nicht 1,9. So hatten sie 1,9, ja? Mhm. Naja, gut, mein Gott. So ist es naja. Halt. So ist es halt. So viel zu TNA Impact Wrestling. The hell? War ganz cool. War nicht du, so stark wie letzte Woche, aber ich bleib dran. Möchtest du schon verraten, wen du als MVP von TNA nominierst? Absolut nicht. Okay, dann machen wir spannend. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt so ein kleines Segment mal zwischendrin. Ich bin mal gespannt, ob wir das überhaupt auch anbringen können. Und zwar, Leute, ihr wisst ja, letzte Woche wurde ja vorgeschlagen, der Name für unseren ersten Fußball-Podcast. Ja, wahrscheinlich auch der einzigste bei Cult of Personality. Er soll heißen entweder 2-0, COP Fußball, 8-60, 4 Ecken, 2 Elfer, Bolzplatz und League oder League of Personality. Also, nee, am schönsten würde ich finden, wenn er tatsächlich so heißen würde. 2-0 COP Fußball, 8-60, 4 Ecken, 2 Elfer, Bolzplatz, League of Personality. Das wäre ein schöner Podcast. Solche Jobs lieben dich die Leute? Ja, da haben sich schon manche. Ich habe ja gehört von irgend so einem dubiosen Menschen, dass wir keine Zuhörer haben. Stimmt das? Ja, klar. Aber das darum soll es ja auch hier nicht gehen. Von daher, ich sende ja für mich. Nee, aber pass mal auf, Chris. Ja. Es, oder alle liebe Hörer. Wir haben letzte Woche gefragt, wie soll das Ding heißen? Und dann hat sich am Anfang relativ schnell League of Personality weit abgesetzt. Und eigentlich dachten wir ja, das Ding ist letzten Endes gelaufen. Ich habe ja sogar dir vorgeschlagen, dass wir die Aktion nur einen Tag laufen lassen. Chris, dann wäre vielleicht vieles anders gewesen. Denn der Name wurde gewotet. Mhm. 0 Stimmen für COP. Warum machen wir das Segment nicht am Ende? COP Fußball. Weil wir haben ja auch noch mal einen MVP der Woche. Ich finde, wir sollten die Segmente tauschen. Okay, pass auf, du kannst es folgendermaßen machen. Du schreibst jetzt ein Skript, bitte. Und reichst das dann einfach hier ein. Und ja, ich beratschlage dann, ob wir das dann noch ändern, ja? Lenny ist doch der Headwriter, denke ich, von uns. Ja, das ist er. Ich verstehe mal die Skripte nicht, deswegen rede ich einfach. Du machst das, wie du willst. Außer ich mach's anders. Komm, dann mach, ist mir doch egal. Ja, ich bin doch auch scheiße. Komm, also COP Fußball, meine zwei Vorschläge sind gleich raus gewesen. COP Fußball und 2-0 haben zusammen gerade mal eine Stimme bekommen. Also, es war nicht so erfolgreich. Dann hat Chris vorgeschlagen Bolzplatz. Immerhin 2 Stimmen, Chris. Auch nicht so schlecht. 8-60, das war ein Vorschlag von Tobi, hat 4 Stimmen. Dürfen wir eigentlich. Wollen wir jetzt auflösen, warum das so heißt? Ja, mach mal, weil ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war, aber auf jeden Fall war 8-60 die Tordifferenz von Tasmania Berlin. Stimmt. Das in der war's. Schlechtesten Saison aller Zeiten. Das war's, absolut richtig. So, man so, kann diese Saison definitiv 1-1 vergleichen mit dem letzten Talk of Personality Podcast, oder? Ja, absolut. Und vor allen Dingen muss ich ganz ehrlich sagen, es wäre natürlich ein wahnsinnig smarter Name gewesen, also für so einen Fußball-Podcast. Aber es hätte keiner verstanden. So, jetzt kommen wir aber zu den zwei Namen, die es untereinander ausgemacht haben. Zum einen 4 Ecken, 2 Elfer und zum anderen League of Personality. Und seit gestern oder vorgestern war es dann tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und es hat sich tatsächlich auch erst jetzt, kurz vor Sendebeginn, entschieden, wer da sich durchsetzen konnte. Ja. Und Trommelwirbel an dieser Stelle habe ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, deutscher Name ist auch besser. Deutscher Name ist besser. 13 Stimmen. Das ist, ich muss anders. 17-13 ging's aus. Und gewonnen hat. Mit 17 Stimmen. Denn das ist ja logisch. Wenn es 17-13 ausgegangen ist, ist es natürlich relativ schwierig, dass dann der gewinnt, der 13 Stimmen hat. Außer es passiert ein Wunder oder man sagt zum Beispiel, der mit den wenigsten Stimmen von den Zweien, die die meisten Stimmen haben, soll gewinnen. Oder zum Beispiel, dass man diesen einen, der 17 Stimmen hat, ausschließt, weil... Ricky, kannst du das noch eine Minute ziehen? Ich muss mal kurz weg. Nee. 4 Ecken, 2 Elfer, so heißt unser Podcast, Chris. Fußball-Podcast bei Cult of Personality. Und wir berichten erst nach der EM übrigens über... Ja, das Geklatsche, nee, ne? Der ist doch super. Ja? Hört man. Ja, ist klasse. Wuhu! Ja, so heißt er, Chris. Das ist dein neues Baby. Du und der Tobi seid dafür zuständig. Yes! Yes! Yes! Vorsicht, Vorsicht. Wann geht's los? Vorsicht, kann man das sagen? Vorsicht, nein! Chris. Vorsicht, Chris. Warum nicht? Mit den Yes-Chants. Mit den Yes-Chants. Hast du bestimmt gelesen, die WWE verklagt jetzt Leute, die diese Yes-Chants benutzen. Yes! Yes! Yes! Chris Greb heißt der Mann. Finde ich gut, zu Recht. Also das ist auch haben ein... Copyright auf verbale... erinnert mich übrigens an Mario Barth. Ja. Der ja mal ein Copyright angeklagt hat für nichts reimt genau. Sich auf Uschi. Also da ist ja wirklich noch niemand draufgekommen, Mario Barth. Nee, an dieser Stelle wieder nicht. Von Idioten für Idioten, muss man ganz... Vier Ecken, 2L war, das wird wirklich toll. Also man muss auch ganz ehrlich sagen, mit Tobi habe ich da wirklich einen Fachmann. Ja, er ist ja wirklich ey, Chris, Mann, Chris, der wirklich 1954 live lass mich beim Wunder von Bern dabei war. Du wirst dich freuen, wenn ich dich jetzt unterbrechen darf. Heute bekomme ich folgende Nachricht. Chris, halt dich fest, sitzt du? Ich stehe immer beim Podcast. Ach so, du stehst. Ja, das ist eigentlich auch besser wegen der Stimme. Klar, ich kann das überspielen. Ja, Moderatoren sollten immer stehen beim Reden, weil du dann eine bessere Stimme hast. Ich kann das natürlich locker kompensieren. Klar, wenn ich jetzt noch stehen würde, würde ich ja sozusagen mit meiner wuchtigen Stimme alles wegsenden. Ich habe heute folgende Nachricht bekommen, Chris, und jetzt halte ich fest. Hi, Ricky. Ich frage, ob ich stehe oder sitze. Ja, da halte ich fest deswegen, ja. Hi Ricky, echt Hammer dein Gerät. Nee, warte mal. Gute Nachricht, ich bin wieder zu 100%ig online. Ich bin zu 100%ig online? Das ist von Tobi, Tobi hat Internet. Das heißt, wann ihr das erste Mal zusammen aufnehmt, ist mir eigentlich relativ egal. Ich hoffe nur, es wird bald der Fall sein. Das wird bald der Fall? Ich meine, so, ihr zwei seid für das Baby zuständig. Es ist euer Kind. Für Ecken 211, Tobi und Chris war's. Andere, Mensch. Tobi und Chris senden zusammen Fußball-Podcast, ja. Ja, das hätten wir geklärt. Chris, jetzt kann ich dir schnell erzählen, du wolltest... Ricky, weißt du was? Wir reden schon wieder viel zu wenig über Wrestling. Ja, ist doch scheiße. Jetzt kommen wir zum Wrestling. Du wolltest nämlich, hast mich letzte Woche gefragt oder hast gesagt, Mensch, scheiße, ist ein Cara-Comeback, das will ich eigentlich gern sehen. Kann ich dir jetzt kurz was erzählen? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, Sin Cara wird irgendwie sich neu anziehen und hat eine neue Musik. Ich glaube, eine neue Musik hat er nicht, wenn dann nur leicht abgeändert. Aber er hat sich tatsächlich einen neuen Schlüpper geholt und vor allem hat er ein bisschen zugelegt. Er ist nicht mehr ganz so schlaksig und hat er auch bei SmackDown dann sein Comeback... Ist er bald suspendiert für 60 Tage. Wahrscheinlich. Hatte sein Comeback-Match leider, fand ich... Ach, ich fand den ganz gut. Du hast gesehen? Hauptsache, ich lache über meine Witze. Das ist ja im Endeffekt immer noch das Wichtigste, oder? Absolut. Auf jeden Fall, Comeback hat er gehabt. Ach scheiße, ich habe hier den falschen Bericht offen. Das ist ja der von letzter Woche. Gegen Heath Slater hat er auf jeden Fall sein Comeback gehabt. Der gute, wie heißt er? Chris? John Cena. John Cena. Letzte Woche hat er auf jeden Fall sein Comeback gehabt. Diesen Freitag hat er sein Comeback gehabt. So, haben wir euch alle ein bisschen verwirrt. Jetzt wisst ihr überhaupt nicht mehr, was wir reden. Nee, gegen Heath Slater, das fand ich ein bisschen scheiße. Man hätte irgendwie schon ein geileres Match da hinzaubern können. Und ja. Wie mir hat er bei Raw gekämpft? Hat er den Opener gehabt oder was? Der hat leider gegen Hunico ein Match gehabt. Einfach mal so von aber nicht der Opener? Nee, war nicht der Opener. War es der Opener? Nein, war nicht der Opener. War nicht der Opener? Nein, das war nicht der Opener. Also das war nicht der Opener. Es war der Opener. Wie war der Opener? Es war der Opener, bei SmackDown war es der Opener. Sag mal ganz oft Opener, da drehst du auch durch. Da drehst du durch. Also auf jeden Fall, er hat nicht so viel abgefuckt, wie man es von ihm gewohnt war. Keine Ahnung, ob man es überhaupt war oder ob das einfach nur Legenden sind. Aber ich bin einfach nicht angehuckt von dem Typ. Ich weiß, hat er noch sein komisches Licht? Das stört ja alle. Ja, er hat noch sein Licht. Mich stört's nicht, ich find's gar nicht so scheiße. Nein, ich meine die Wrestler. Ja, das sagen die halt. Superstar, ja. Entschuldigung. Das stört doch die nicht. Hast du mal gesehen, was die für Lichter in anderen Ligen haben? Da sind ja, manche haben ja da so, wie so Bergmänner haben ja da oben so Lichter auf dem Kopf, damit sie den Gegner überhaupt noch sehen. Also. Gibt doch gar keine anderen Ligen. Gibt doch keine. Werden ja nie erwähnt bei WWE, da gibt's doch keine. Ansonsten fiel mir bei SmackDown, und das ist meine Review, eigentlich nur auf das AJ. Finde ich irgendwie immer besser in ihrer Rolle. Hat sie größere Titten gekriegt? Nee, aber... Wollte ich mal einwerfen. Hat gestern dann gleich nachgelassen, oder heute Morgen hat es gleich wieder nachgelassen. Da komme ich aber nachher dazu. Aber Brüste? Bis Freitag Brüste und können... ja, ihr könnt. Du bringst mich völlig aus dem Konzept, Chris. Das ist richtig, ja. Das hört sich nicht gut an in so einem Podcast, glaube ich. Ich finde mich selbst over. Schön. Vier Ecken, zwei Elber. Juhu. So sieht's aus. Nein, also AJ fand ich echt nicht schlecht eigentlich. Aber leider, ja, Schein drückt, und so war es dann am Montag oder gestern oder wie auch immer, was weiß ich, wie man die Zeit da einordnen soll bei Raw, fand ich dann schon wieder scheiße, als sie dann, da war sie so ein total crazy Chick dann auf einmal. So, da war sie so richtig irre. Hat Kane auch noch verrückt gemacht mit einem heißen Review? Blick. Nee, mach ich nicht. Ich erzähl dir nur, was du verpasst hast. Und wen ich auch gut fand bei SmackDown war Big Show übrigens. Big Show, bitte? Muss ich sagen, Big Show bringt eine solide Leistung. Das Produkt ist zwar scheiße, was er abliefert, aber wie er es abliefert, ist gut. Da kann er nichts dafür, wenn er so einen Schwachsinn erzählen muss. Richtig. Ja. Und sonst bei SmackDown ist mir eigentlich tatsächlich überhaupt nichts Positives sonst aufgefallen. Redest du über SmackDown? Was ich total bescheuert fand, war, jetzt haben sie tatsächlich Darren Young und Titus O'Neil letzte Woche gewinnen lassen. Diese Woche mussten sie verlieren, und zwar gegen Santino Marella und Zack Ryder. Mm. Und so geht es jetzt irgendwie offensichtlich Tag für Tag. Lassen sich was Neues einfallen, mal gewinnt der. Ich habe keine Ahnung, ich finde es schrecklich. Dolph Ziggler hat ein geiles Match gehabt gegen Sheamus, also was heißt ein geiles, es war ein okayes Match. Kann man vielleicht auch noch hier erwähnen. Cody Rhodes besiegt Tyson Kidd, und ich habe gelesen, Tyson Kidd soll eigentlich gepusht werden, also das sah danach nicht aus. War irgendwie nach einer guten Minute war es schon rum. Ja, Daniel Bryan übrigens gegen Kane, CM Punk gegen Kane, gab es ja ein WWE-Titelmatch, Mensch Chris. Habe ich dir letzte Woche erzählt. Konnte CM Punk sich nicht durchsetzen, denn es gab ein No-Contest, weil Daniel Bryan ins Match eingegriffen hat. Jetzt pass mal auf, aber du wirst jetzt überrascht sein. CM Punk gegen Kane war an sich kein schlechtes Match. Das war tatsächlich eine Überraschung. Kommen wir zu Raw. Bitte? Raw, kommen wir jetzt. Ah, okay. Und ja, Sheamus durfte gleich nochmal gegen Dolph Ziggler antreten, nachdem er ja schon am Freitag gegen Dolph Ziggler antreten durfte. Und Kane durfte auch nochmal gegen CM Punk antreten. Und das war so, das waren so die Matches der ersten Stunde. Das ist natürlich gleich richtig toll. Da freue ich mich übrigens auf 3 Stunden. Also Innovationen werden groß geschrieben. Ja, freue ich schon. Ich freue mich auf 3 Stunden Raw. Das wird richtig super. So, dann war eigentlich dasselbe Programm nochmal von SmackDown und von Raw der Vorwoche. Und so, ja, super. Also es wird toll. Das weiß ich jetzt schon. Pass mal auf hier. Ziggler musste clean gewinnen. Was erzähle ich denn? Clean verlieren. Und dann habe ich jetzt mal hier so einen kleinen Fact mir rausgesucht. Und mir mal angeguckt, wie Dolph Zigglers Kampfrekord 2012 aussieht. Was schätzt du denn? Also ich sag dir mal, er hat insgesamt 84 Matches hat er insgesamt gehabt. Was schätzt du, wie viele Matches er gewonnen hat? 24. Und Niederlagen? Weil es gibt natürlich dann auch noch Unentschieden, deswegen frage ich so blöd. Gibt Unentschieden? Ja, er hat auch Unentschieden. Beziehungsweise No Contest oder wie das heißt. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. 50 Niederlagen. So, 10 Siege, 71 Niederlagen. Dolph Ziggler, 2012. Ja, also ich würde mal ganz ehrlich sagen, so baut man perspektivisch Superstars auf, ne? Würde ja, ich ganz ehrlich sagen. Da wundern sie sich, dass die Leute nicht overkommen, wenn sie mal ein Titelmatch haben. Ist echt komisch, kann ich mir eigentlich überhaupt nicht aufmachen. Kann ich auch nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wollen wir das fast wieder aufmachen? Nein. Ich will nur noch Jack Swagger, habe ich mir nämlich auch angeguckt. Meinst du, wolltest du heute keine 4,5 Stunden Sendung machen? Kann ich. Jack Swagger habe ich mir nämlich auch noch angeguckt und bei ihm sieht's jedenfalls was Siege angeht, nicht ganz so schlimm aus. Der hat 18 Siege und auch Niederlagen hat er weniger, nämlich nur 63. Okay, das ist ja komisch. Das ist, man hat eine ganz andere Wahrnehmung eigentlich, ja? Absolut, man hat eine absolute Loser-Wahrnehmung. Von Jack Swagger. Und dann hat aber er darf es nicht vergessen, der war ja United States-Titelträger. Stimmt, ja, da muss er ja auch einige Matches gewonnen haben, Hausshows. Irgendwie mäßig. Zufälligerweise hat er mal was gewonnen, ja. Dann habe ich dir ja gesagt, Sin Cara gegen Hunico haben sie gemacht, finde ich auch scheiße, da hätte man auch wieder mehr draus machen können, denn eigentlich sollte es ja... Wie war das Match? Sag mal. Die beiden machen gute Matches miteinander, aber es war jetzt nicht irgendwie Four-Star oder irgendwas, ich würde sagen, typisches Raw-Match, ja, so vielleicht sogar nur Hausshow-Charakter, ich weiß es nicht, war okay. Du hast es gar nicht gesehen, wolltest du sagen? Doch, nee, ich hab's gesehen, aber ich war jetzt nicht irgendwie total weggeblowt von diesem Match, es war okay. Nächste Woche, Ricky, wenn ich dich interrupten darf, ist ja auch wieder 3 Stunden, ne? Ja, sei ruhig. Wird das Match wieder schlecht. Dann Ryback durfte mittlerweile dann auch mal bei Raw auftreten. Alles pipapo, interessiert keine Sau. AJ, habe ich dir gesagt, dass die Kane angelächelt hat, so niedlich, ja? Okay. Ja? Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen deinem Review und meinem Review? Gibt keinen. Gibt absolut überhaupt kein Review. Ich sag ja nicht. Und warum beefst du mich weg und ich darf dich nicht wegbeefen? Darfst du doch. Mach ich doch gar nicht. Siehste. Aber ich will, weil ich auch ein Stück weit Respekt habe vor dir. Das ist natürlich an der Stelle auch angebracht. Denn, jetzt pass mal auf, ich habe dir doch erzählt, dass ich AJ cool fand bei SmackDown. Chris. Ja. Und jetzt hat die diesen Montag, ist sie halt wieder zum Ring gelatscht und hat Punk gewarnt, dass Daniel Bryan von hinten kommt und ja, zum Schluss lag... Daniel Bryan von hinten kommt. Ja, der war gut. Übrigens hast du meinen Post heute Morgen gesehen von der Psychologin. Gisela von hinten. Fand ich super, wenn man so super, heißt. Super, ja. Ja, schöner Witz auch gewesen. Auf jeden Fall lag dann... Schönes Caitlin-Bild gepostet. Oh, das war echt ein schönes Caitlin-Bild. Das muss man an der Stelle mal wirklich hier nennen. Oder habe ich es nur geliked? Ich glaube, ich habe es nur geliked. Keine Ahnung, mir hat's gereicht. Ich habe es gesehen und ist jetzt immer noch mein Hintergrundbild. Großartig, oder? Aber nur noch eine halbe Stunde. Dann die hat aber weg. Auch Schenkel. Ich glaube, da knackt die beide Nüsse gleichzeitig bei Da bin ich noch gar nicht beim Bild. Ich bin noch weiter oben. Aber auf jeden Fall... AJ liegt im Ring. Daniel Bryan versucht tatsächlich Kane davon abzuhalten, AJ anzugreifen. Also da müsste ich, wenn du jetzt Raw angeguckt hättest, hätte ich dich jetzt gefragt, wie man das werten soll. Denn du siehst, AJ in der Ringecke und sie weiß, jetzt kommt gleich Kane. Und auf einmal stürmt Daniel Bryan von hinten ran und versucht, Kane zu attackieren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, er hat seine Chance gesucht, ihn mal zu verletzen oder weiß der Kuckuck was. Aber eigentlich war das ein Save für AJ. Nur ohne Erfolg. Aber dann, jetzt kommt's, Chris. Dann steht AJ auf und wirft Kane so ein süßes Lächeln zu. Kane lässt sie gehen. Und später hat sie dann so ein Scheiß... Später hat sie noch so ein scheiß Interview gegeben mit Josh Matthews. Da hat sie auch so total so, ich bin total verrückt und das fand ich dann alles schon wieder scheiße. Was wolltest du sagen? Weiß ich nicht mehr. Okay. Aber das mündet daraus oder dahin, dass Brian und AJ hier ein abgekatertes Spiel gemacht haben. So, wir sind so smart und... Ja. Ich habe ja bis jetzt immer gedacht, das mündet daraus darauf hinaus eine Live Sex Celebration. Nee, das meinst du, die bekommen wir im PG? Ich denke schon. Nee, dass sie Punk und Daniel Bryan screwt und dann mit meinst du, dann gibt's den ersten Dreier on air? Ja. Nee, aber da habe ich tatsächlich gedacht, dass sie dann mit Kane beim Pay-Per-View irgendwie. Und jetzt ist das ja schon vorweggenommen, also das bin ich mal gespannt. Gut, was ich dann noch sagen wollte, kannst du dich noch an Mark Henry erinnern? Ja, das war ja der Kleine mit der Maske, ne? Das war der Kleine mit der Maske, ganz genau. Nein, aber du kannst dich noch erinnern, als seine Hall of Pain losging, das war ja ziemlich cool. Ja, wirklich. Ja, das war wirklich gut. Und weißt du, wenn du jetzt mal Big Show beachtest und betrachtest, ist es eigentlich eine identische Storyline. Big Show erzählt dasselbe, er ist seit Ewigkeiten Ricky, dazu hier. Muss ich kurz sagen, dass ich ihn gar nicht mehr betrachte, weil ich Raw nicht mehr gucke und SmackDown und NXT dann sag und Superstars. Dir. Also es ist im Endeffekt ein genau ähnliches Gimmick. Und jetzt wird's interessant. Hm? Hab ich heute gehört. Eigentlich war für die ganze Geschichte tatsächlich Mark Henry vorgesehen. Es war geplant, dass John Cena dieses ganze Programm mit Mark Henry worked. Ich denke, das ganze Programm sollte Lord Tensai gehören. Dann kam diese Tensai-Geschichte dazwischen. Und Mark Henry war ja auch verletzt dann nach WrestleMania. Und Tensai kam dazwischen. Tensai kam nicht over. Und dann haben sie halt die Big Show den Spot gegeben. Aber ursprünglich war geplant, dass Mark Henry diese ganze Geschichte macht mit John Cena. Ja, und es gab ja auch schon Ende des Jahres oder so Überlegungen, Mark Henry zu Raw zu draften, um ihnen ein Programm gegen John Cena zu geben. Ja, aber es wäre, ich jetzt mal ganz ehrlich, das hätte mir, glaube ich, gut gefallen, weil Mark Henry fand ich so großartig in dieser Rolle, hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Absolut, ja. Aber wir kommen später zu weniger erfreulichen. Ganz kurz hier zwei Kumpels von dir, Tyler Rex und Kurt Hawkins da durften auftreten. In dem Tag Team Match gegen Truth und Kofi Kingston. War nicht besonders. Truth und R. Kingston. Ja, genau. Ich will das einfach Kofi Truth und R. Kingston. Weil das einfach wie so nennen wir das Tag Team eigentlich? Ja, was weiß ich. Übrigens wirkt auf mich R. Truth so, dass er keinen Bock mehr hat auf dieses Little Jimmy Gimmick da. Ich habe heute mal drauf geachtet, der wirkt wahnsinnig genervt. Ja, das ist Business as usual, ne? Er macht das einfach nur noch. Es würde mich tatsächlich mal interessieren, ob er Bock drauf hat. Und dann kam der Hammer. Triple H hält eine Promo, also nicht im Ring, sondern per Vignette zu Raw 1000. Ja, und da habe ich mir gedacht, irgendwann ist mal gut. Jeden Scheiß muss der sein und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Riecher reinstecken. Es ist doch nicht mehr normal, oder? Kann man da nicht irgendjemand anders mal reden lassen? Muss denn immer diese Nase bei irgendwelchen besonderen Sachen der Erste sein, der seine Fresse aufmacht? Der geht mir so langsam richtig auf den Sack, dieser Typ, wirklich. Ich hab mich da raus. Ja, sag ich dir. Ich hab nichts gegen Schwarze. So, und dann wird's grausam. ganz zum Beginn wurde irgendwie bekannt gegeben, was da alles gebabbelt wird, das Übliche, ja, brauch ich dir gar nicht erzählen. Auf jeden Fall durfte sich John Cena einen Gegner aussuchen. Außer John Laurinaitis, denn der ist retired als Single-Wrestler. Mussten sie sagen, weil im Dark Match gab es wieder ein 3-on-1 Handicap Match. Das habe ich gelesen. Okay, da brauche ich dir das gar nicht erzählen. Und John Cena hat sich auf jeden Fall Michael Cole ausgesucht. Warum auch immer, Meltzer hat gemeint, das haben sie gemacht für die Ratings, weil Cole halt immer gut Heat zieht und Hauptsache Cena ist dabei und kann sozusagen rumtrollen. Ist gar nicht so dumm. Also muss ich ist auch nicht sagen. Dumm, aber es ist halt, so kannst du halt nicht jedes Mal machen. Ich mag Cole sehr. Geht so. Auf jeden Fall, dann kam hier Laurinaitis angelatscht und hat gesagt, ja, das Ganze ist sogar ein No-Disqualification-Pipapo-Match, aber erst dann, wenn der gute John Cena Lord, beziehungsweise jetzt ohne Lord, nämlich Tensai besiegt. Und ich muss sagen, das Match fand ich richtig gut. Also richtig gut möchte ich fast nicht sagen, aber gut. Also Tensai gegen Cena fand ich wirklich gut. Also versuchen sie es wirklich nochmal mit Tensai? Nein, das war's jetzt. Tensai musste ja auch verlieren und das Ding ist durch. Er hat verloren, ja, clean. Ja, der hat clean verloren. Aber das Match fand ich okay. Und dann hat auf jeden Fall John Cena seine Spielchen treiben können mit Michael Cole. Ohne Scheiß, ist völlig Latte, was er gemacht hat. Er hat gewonnen und fertig. Vergiss alles andere, okay? Es war wirklich nicht der Rede wert. Was ich jetzt aber dann schon wieder mich frage, es gab dann so ein Video, ja, dass nächste Woche Vince McMahon da sein wird und John Laurinaitis Leistung bewerten wird bei einer 3-Stunden-Raw-Ausgabe. Ja. Ist ja mal völlig Latte, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, so eine 3-Stunden-Raw-Ausgabe für sowas. Aber kannst du dich erinnern, dass ein Vince McMahon vor, glaube ich, einem Jahr von seinen Ämtern entlassen wurde? Absolut. Er hat überhaupt nichts mehr zum Sagen. Er hat gar keine Kraft mehr oder er hat keine Macht mehr, irgendwen zu entlassen oder also zu bewerten. Also das ist bei dir auch so im Kopf, ja? Bei wen zu richten. Das ist bei dir auch so im Kopf, oder? Das ist bei mir auch so ein Punkt. Ja, aber ich habe mich tatsächlich noch gefragt, sag mal, habe ich das irgendwie verpasst? Ich weiß, dass er mal da war und dann Triple H da. Ja, das letzte Mal, als wir Vince McMahon gesehen haben, war gegen Triple H oder mit Triple H im Ring. Was ja auch schon Schwachsinn war, weil er eigentlich gar nichts zum Sagen hatte. Weil das Board hat ihn entlassen und danach, paar Wochen danach, gebeten, Triple H letzten Endes als Raw GM zu, oder als Raw GM war. Ja, no confidence. Ja, also das kotzt mich schon wieder alles an, möchte ich überhaupt gar nicht ausführen, weil, könnt ihr euch die anderen Folgen anhören. Und? Aus dem Augen, aus dem Sinn, so mäßig, boah, weißt du? Es ist so fürchterlich, es ist so unlogisch alles, es ist ganz schrecklich, es ist wirklich, ich möchte nicht es alles... Es ist casual. Ja, ich weiß, dass dieses Wort noch nie jemand aufs Wrestling-Business projiziert hat, aber ich sage, WWE ist casual. Ich möchte die Sendung, die Raw-Ausgabe heute gar nicht schlecht machen, es war eine okaye Sendung. Insgesamt, ja. Aber es ist halt alles so, das ist so hin, so lieblos hingeklatscht irgendwie. Man hat nicht das Gefühl, dass da irgendjemand irgendwas voranbringen will. Es ist einfach alles. Es ging heute nicht, außer Daniel Bryan, CM Punk, um keine andere Storyline im Endeffekt. Also es wurde nichts vorangebracht, nichts null. Es ist einfach, das ist dann im Großen und Ganzen langweilig und vor allen Dingen, wenn du dann am Ende, ich bin schon wieder bei der Frau von hinten, wenn du dann am Ende dann auch noch so einen Schwachsinn mit Vince McMahon, der ja eigentlich überhaupt nichts mehr zu sagen hat und jetzt dann dieses große Ding, 3 Stunden und, oh, das... Warum 3 Stunden? Raw-Roulette oder was? Nee, gar kein Gimmick. Es war eigentlich geplant, da den Draft zu machen. Also der wurde verschoben. Der war schon vor 3 Monaten geplant. Ja, und dann haben sie das auf dieses Datum geschoben zuerst und haben jetzt festgestellt, dass es ja eigentlich sowieso keinen Draft mehr braucht. Also von daher. Jetzt haben sie halt eine 3-Stunden-Sendung und ja, das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns dann ab, was ist, 23. oder so? Also auf jeden Fall ab Raw 1000 erwartet. Übrigens Raw 1000, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das ganz interessant wird. Ja, da gibt's ja Gerüchte, dass Psycho Sid zum Beispiel wieder auftreten könnte. Mhm. Den habe ich immer gemocht, das würde ich gut finden. Shawn Michaels und DX haben wir ja schon drüber gesprochen. Und The Rock wurde auch angefragt, aber da weiß ich nicht, was da der aktuelle Stand ist. Wäre natürlich schön, wenn The Rock dann auch mal wieder am Start wäre. Ja, das wäre super. Mag und natürlich ist Triple H angekündigt, nur es wäre natürlich fatal, wenn man da erst Triple H wieder, also man muss irgendwas noch bringen vor dieser Raw 1000 Geschichte mit Triple H, weil er hat sich ja den Arm gebrochen und wenn man jetzt tatsächlich nichts mehr macht bis zu dieser Raw 1000, dann latscht er da rein, vielleicht noch mit Shawn Michaels als DX und alles auch super, das was weiß ich, Lesnar kommt und zerstört nochmal Shawn Michaels. Lesnar wird auch kommen und da wird auch die Fehde dann aufgebaut zwischen Triple H und Brock Lesnar. Ich hätte aber Triple H gerne nochmal vorher gesehen, wie er irgendwie darauf Bezug nimmt und so. Also, das ist doch ganz klar, wie das passieren oder was da passieren wird. Da wird DX kommen und Party machen mit ihren Schweißbändern und sagen, hey, hier, bla bla bla und dann kommt nochmal Brock Lesnar. Das befürchte ich auch. Und crash die Party, weißt du? Das befürchte ich auch. Also es wird auf jeden Fall scheiße, so oder so, meinst du? Hey, Alter, wir haben jetzt in ein paar Wochen Raw 1000, fuck, Alter, ein Milestone. Und ich freue mich überhaupt nicht drauf. Ja, Moment mal, aber man darf natürlich nicht vergessen, also von diesen 1000 Folgen, würde ich jetzt mal behaupten, waren schon 3/4 gut. Also darum geht's ja nicht. Doch, naja, man muss schon mal sehen, es gab natürlich immer Höhen und Tiefen, das gab's ja auch, ich habe das ja das letzte Mal schon gesagt. Ja, klar, aber es ist so. Monday Night Raw, ja. Die Show von unserer Lieblingspromotion, wie wir sie aus der Kindheit kennen. Es ist halt so. Haben sie wirklich diesen Milestone und ja, ey, es huckt mich überhaupt nicht. Ja. Also sie announcen die Ex, ja, hey, wow. Er fällt super. Halt in die falsche Zeit vielleicht. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen, bevor wir hier was werten, was wir noch nicht gesehen haben. Wie gesagt, Raw an sich fand ich jetzt nicht. Was ich noch nicht gesehen habe. Das ist ungerecht. Auf jeden Fall fand ich jetzt Raw nicht so scheiße. Letzte Woche fand ich es auch nicht so schlimm, wie das Rating letzten Endes war. Ich fand SmackDown nicht scheiße. Wie war das Rating? Das weiß man da schon? Es war alles okay. Von gestern, von Raw? Mhm. Nein, das weiß man noch nicht. Okay. Da weiß man nicht. Unser Kumpel hat ja auch wieder fleißig Raw und SmackDown geguckt. Du weißt, wen ich meine. Ja. Und der gute Hirsemann hat für euch wieder sein Match der Woche, wie soll man das sagen, zusammengestellt. Ja, kann man so sagen, oder? Nee, wie sagt man denn das? Dargeboten. Dargeboten. Und das hören wir uns jetzt mal an, Chris, okay? Immer, das, bitte. Musst du, weil, kennst du den Satz, den du jetzt sagen musst? Rainer, fahr ab! Auf, Hirsemann! Hirsemanns Match der Woche. Hirsemanns Match der Woche. Das ist nur eine kleine Pause. Ah, hallo. Ja, ich bin's wieder, euer Hirsemann. Und ich komme sozusagen erst reingeschneit hier bei Talk of Personality. Habe ich es fast nicht mehr geschafft, so hier sind wir ans Match der Woche. Aber gut, dass ich noch pünktlich gekommen bin. Ja, ja. So, jetzt muss ich erstmal meine ganzen Unterlagen rausnehmen. Ja, ist ja alles, kommt man ja voll in den Stress. Ja, ach ja, genau. Ich bin ja da, um hier sind wir ans Match der Woche zu küren. Und dieses beläuft sich auf das Daniel Bryan gegen CM Punk Match vom 28.05.2012 bei Raw. Aha. Und während des Matches kam die gute AJ heraus und trug ein CM Punk Shirt, bewunderte und feuerte auch CM Punk an. Das muss man noch anmerken. Und erstmal nach dem Match möchte sich Daniel Bryan mit Yes rufen feiern lassen. Doch er wird plötzlich von Kane mit einem Stuhl attackiert und muss schlussendlich einen Chokeslam auf den Stuhl einstecken. Als nächstes möchte sich Kane auch noch CM Punk verknüpfen. Allerdings kann er den geplanten Angriff verhindern, da AJ den guten CM Punk sofort einen Stuhl überreicht hat. Ja, um dies zu rechtfertigen, wieso das mein Match der Woche ist, das Match hat mir sehr gut gefallen, da es sehr gute In-Ring-Action war und auch die Storyline, vor allem mit AJ, mir super, klasse, toll gefällt und einfach AJ zum Beispiel auch hier wieder etwas zugebracht hat und einfach mehr Impact aus der ganzen Sache rausgeholt hat. Und Daniel Bryan und CM Punk haben bei Over the Limit schon ein gutes Match gezeigt und auch hier bei Raw wieder was auf den Tisch gehauen. Ja, und das mit Kane war okay, aber ich hoffe, das hört jetzt auf, dass man hier Kane involviert, spätestens nach SmackDown oder eben, ja, nach SmackDown sollte jetzt damit Schluss sein, dass man nächste Woche das dann bei Raw nicht mehr sieht. Und ja, bei der Zeit stehen wir aktuell bei über 2 Minuten und ein paar Sekunden. Ja, das wär's dann auch wieder. Ich muss ja jetzt gleich wieder weiter, weil ich bin ja noch schnell nach Hause und hab's dann pünktlich noch geschafft, hier bei Talk of Personality reinzurufen. Oder ja, reinzuschreien, wenn dann schon. Wir schreien ja alle. Ja, und ja, nächste Woche Dienstag hört ihr wieder mich, den guten Hirse, beziehungsweise den Hirsemann. Ja. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei der restlichen Talk of Personality Show. Naja, oh, ja, ich muss jetzt wieder weiter. Okay dann, auf Wiedersehen, ciao. Tschüss, Hirsemann, bis morgen. So, das war der gute Hirsemann. Chris. War der Hirsemann. Und vor allen Dingen, Coin, ne? Es heißt ja anscheinend... Coin. Coin. The Big Red Monster. K-O-I-N-E, Coin. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja? Unsere Sendung krankt. Woran? An zu wenig gemeinsame Themen. Es ist doch ganz logisch, wenn du TNA und Ring of du deine eigene Sendung. Wenn du TNA und Ring of Honor anschaust und ich nicht und ich schaue WWE an und du nicht, haben wir keine Themen, über die wir zusammen sprechen können. Die ganzen 50 Minuten sind völlig für den Arsch gewesen jetzt. Chris, mach dir darüber mal Gedanken. Haben wir 2 Drecksendungen hintereinander produziert? Nee, bei der ersten Sendung, da durfte ich ja noch TNA gucken. Nee, ich meine jetzt hier die letzte am Samstag. Ja, ja, dann sind's 2. Das muss man an der Stelle mal so sagen. Aber gut, ich sag mal so, lass es dir durch den Kopf gehen. Weißt du, wer sich auch was durch den Kopf gehen lassen kann? Coin? Ja, Dolph Ziggler. Und zwar mit wem er zum Ring latschen soll. Hast du gelesen? Ric Flair? Hab ich gelesen, Ric oder Flair. Mason Ryan. Aber da ist ja die Frage... Möchte man das machen? Denn Ric Flair ist ja dafür berühmt oder bekannt, dass er ab und zu auch mal das Skript Free-Flow-Style-mäßig umändert. Ja, und halt er, jede, ne? Und halt das möchte man in der PG-Ausrichtung in der aktuellen WWE gar nicht mehr so. Hat auf jeden Fall jede News-Seite geschrieben. Ist natürlich, ich als Wirtschaftsexperte, totaler Blödsinn. Ist totaler Quatsch, ja. Nee, weißt du warum? Dann schreibst du genau das im Vertrag rein. dass er das nicht darf. Mhm. Ja, schreibst du rein. Wenn der das verändert, zahlt er eine Konventionalstrafe von XY und fertig. Das ist ja eh so ein Pleite, der Typ. Das ist doch nicht mein Problem. Nee, ja. So, auf jeden Fall ist, glaube ich, Rick Flair besser als Mason Ryan, oder kann man schon so sagen? Richtig. Chris! Ricky! Gibt ja hier noch Theater, haben wir ja am Sonntag. Aber das mit Mason Ryan, das wolltest du jetzt nicht ansprechen, ja? Das fand ich öde. Fand ich echt öde. Das wird ja jetzt auch schon seit einem Monat oder so bei den Hausshows getestet, ob Ziggler als mit Mason Ryan einen neuen Bodyguard findet. Und ich finde das jetzt irgendwie nicht so gut. Kann man den Typen nicht alleine irgendwie existieren lassen? Ich meine, Ric Flair ist eine absolute Legende und das könnte ich auch noch verstehen, dass man ihm Ric Flair an die Hand gibt, aber ey, Mason Ryan als Bodyguard, ich meine, er ist ein guter Mann, so lass ihn doch mal alleine auf eigenen Beinen stehen. Ich will Dolph Ziggler auch nicht mit Mason Ryan sehen und mit Ric Flair kommt es sehr drauf an. Also, auf jeden Fall will ich ihn nicht mehr mit Vicky sehen und wenn er tatsächlich irgendjemand an die Seite bekommen muss, dann bitte Ric Flair oder, aber am liebsten wäre mir auch, lasst ihn mal alleine. Und vor allem, Nehmt ihn mal, habe ich heute erst gehört wieder, nehmt ihn doch einfach mal ein paar Wochen oder von mir ist auch 2-3 Monate mal raus und lasst ihn dann sich neu erfinden und dann wiederkommen. Was heißt neu erfinden? So erstmal Abstand gewinnen, so das Universe muss erstmal Abstand gewinnen von Ziggler und ich mag sein Gimmick irgendwie. Es ist okay, aber das Problem ist, er ist der Typ, der geile Bumps nehmen kann. Das ist sein... Ja. Ja. Was ist jetzt daran zum Auszusetzen tun? Ich glaube nicht, dass die aktuelle WWE-Klientel sagt, Alter, Junge, da kommt der Typ, der geile Bumps nehmen kann. Doch, das glaube ich. Deswegen stecken die den... Die sagen, der hat ein pinkes Shirt, dann guck mal, wie gay der ist. Nee, die sagen, deswegen stecken die den in zwei Sheamus-Matches auch, weil er geile Bumps nehmen kann. Das ist der Grund. Ja. Das ist halt scheiße. Das zeigen, wie vicious Sheamus ist, oder wie? Ja, weil der es halt gut verkaufen kann. Genau, ja, das. Er kann es so gut verkaufen. Aber das ist halt sein Problem auch. Er müsste deswegen so ein bisschen... Wie Shawn Michaels vielleicht das letzte Mal, oder? Aber er müsste von diesem Stil ja genauso ein bisschen weggehen und sich eher einen Namen machen durch... der kann ja noch... Wir alle wissen ja, der kann ja gute Matches zeigen, aber ich finde, das, was er kann, wenn er eine Offensive ist, das kommt viel zu kurz in letzter Zeit. Mhm, das stimmt. Also und, in letzter Zeit weiß ich nicht, aber generell hast du da recht, ja? Und das ist für mich ein Problem. Also ist super, wie der da so die dümmsten Sachen mit seinem Körper machen kann, aber... bringt ihn halt überhaupt nicht voran. Im Gegenteil, er ist halt der ein Jobber. 10 Siege für ein halbes Jahr 10 Siege. Das ist inklusive Hausshows. Das ist schon heftig. Eine Ansage. Würde ich aber auch mal sagen. Mal hier ganz kurz hier Cody Rhodes. Wir haben es ja schon am Samstag angesprochen mit diesem Doping-Test und so. Pass mal auf, jetzt haben die doch da gesagt, gibt noch einen Wrestler und mit Rezepte nachreichen und Pipapo. Wollen die mich eigentlich alle verarschen? Wer kommt auf so einen Scheiß? Das glaube ich in 100 Jahren nicht von diesen ganzen News-Seiten wieder. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die sich da hinstellen und sagen, hey du, bring mal noch ein Rezept, weil, also, da gehst du zu so, ich fass mich gerade hier wieder an den Kopf, gehst du halt zu irgendeinem Freak-Arzt und gibst dir ein paar Dollar in der Hand und hast du ein Rezept, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie damals mit Rey Mysterio, ne? Bei Rey haben sie doch eindeutig gesagt, er hat das Rezept zu spät nachgereicht. Ach, so ein Quatsch, ey. Also, das kommt mir komisch vor, egal, scheiß drauf. Jetzt rast du wieder so durch, hast du keinen Bock mehr oder keine Zeit mehr? Keine Zeit mehr. Aber wir sind ja auch fertig, oder hast du noch was? Ich hab noch was. Deine Diät. Ja, also ich hab noch eine Arsch-News. Und zwar soll es ab der 1000. Ausgabe von Monday Night Raw einen neuen Belt geben. Und ich bin ein Typ, der ist der Meinung, dass das bitter nötig ist, dass es mal ein Redesign des Spinner-Belts gibt. Und das macht auch irgendwie die ganze Geschichte ein bisschen ernsthafter, weil ey... Wenn du einen Titel hast, wo Champ draufsteht, da kannst du halt einfach keinen ernst nehmen, ne? Und ich finde das ganz gut und ich bin mir auch sicher, dass der auch ganz cool aussieht bei der WWE. Wer hat das gesagt mit der 1000. Folge, dass er da kommen soll? Wer das gesagt hat, weiß nicht. Ich habe es gelesen im Internet. Weil ich habe das auch gelesen, dass Punk da was gesagt hat, aber das hieß es ja irgendwie auch schon mal vor einem Jahr. Ja, Punk hat irgendwas auf Twitter gesagt, ne? Nee, bei einer Comic-Con war der. Und da haben sie ihn irgendwie angesprochen. Also. Ja. Aber ich habe das schon mal vor einem Jahr gehört. Da hieß es angeblich auch, der würde schon im Schrank liegen, der neue Gürtel und ach, alles Mögliche. Das habe ich auch gelesen, dass er schon fertig sein soll. Aber sie zu viel Umsatz machen mit dem Spinner-Belt, ne? Mhm. Kannst du ja schlecht vergleichen, wenn du sonst keinen anderen hast. Ich habe ihn ja auch 6-mal hier hinter mir hängen. Schön! Nee, aber... so kleine Motoren, die drehen sich dann immer schön... Kann ich übrigens nur beipflichten. Also für mich sollte ein Champion-Titel, vor allen Dingen der wichtigste, sollte auch aussehen wie ein Champion-Titel und nicht irgendwie absolut. Wie so ein Und vor allen Dingen muss da Champion draufstehen, nicht Champ. Also wo sind wir? Da muss von mir aus dann nicht mal irgendwas draufstehen. Das soll einfach nicht aussehen wie ein Spielzeug. Und dann muss WWE Champion draufstehen. Da kann von mir aus dann auch ganz klein in der Ecke rechts unten Champ draufstehen. Aber dann, sozusagen als Smurf, muss es dann so ineinander eindrehen können, dass dann auf der anderen Seite in Ionen draufsteht. Verstehst du? Geil, wa? Mit LED-Lampen. Mit LED-Lampen. Ja, das so, wär's. Chris, jetzt kommen wir eingemachte. Chris Diät funktioniert, juhu! Kann ich an der Stelle mal sagen. Heute kam mein Mixer und mein Pulver. Kam heute an. Werde ich heute Nacht also gleich zu mir nehmen. Ich mal eine neue Waage zu dir ins Haus. Ja, das mit der Waage ist noch so ein kleines Problem. Ich nehme sie so lange. Stell dir dieselbe wie ich, die ist stylisch und super. Ich hab eine Waage, aber ich hätte keinen Bock, mir Batterien zu kaufen. Und dann habe ich mir eine neue Waage gekauft für 6 Euro. Ist so gay, deine Waage, es gibt's gar nicht. Ja, Homo-Fürst. Also auf jeden Fall, ich stelle mich so lange auf die Waage, solange sie weniger als am Vortag anzeigt. Das habe ich mir das jetzt mal überlegt. Und erst dann werde ich mich nach einer neuen Waage umgucken. Nee, ich habe ja auch noch eine Fitnessstudio-Waage, in der ich ja regelmäßig verkehre. Und morgen werde ich da zum zweiten Mal, seitdem ich die Diät mache, draufstehen. Und ja, aber da wiegst du dich mittags, so 14 Uhr, was hast du gesagt? Ja, genau, aber das ist ja dann jedes Mal trotzdem. Aber mein Plan ist es ja, oder meine Devise, dass du dich morgens speziell wiegst oder nur morgens, weil das ist so ein psychologisches Ding und ja, du denkst dir, Alter, wie geil und das finde ich eigentlich nicht so gut, dass du dich zwischendurch auch noch wiegst. Da unterschätzt du mich vollkommen, weil auf sowas... Ich weiß, dass du echt ein super heller Typ bist und echt der smarteste von allen und generell der allergeilste Typ mit dem längsten Pimmel. Ja, aber das stimmt. Das ist meine Meinung, so, dass du dich morgens nur wiegst und siehst, wie geil du abgenommen hast. Aber ich gebe da nichts drauf. Weil mein Ziel ist nicht, am nächsten Tag zu sehen, dass ich 6 Gramm weniger wiege oder so, sondern bei mir ist es tatsächlich so, ich weiß, wo ich hin will, wie viel Kilo runter sollen und wenn das dann da steht, das ist dann so das erste Mal, wo es mir einen Kick gibt. Aber ob da jetzt heute 106 steht und morgen 105, ist mir eigentlich egal. Das wird mit meiner Methode nicht sein, dass du nur 100 Gramm abnimmst. Nein, nein, ist es ja auch nicht. Und ich fühle mich ja, also bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe es mir schlimmer vorgestellt, aber so richtig Hunger habe ich eigentlich auch nie. Das kommt so nach einem Monat, da hast du richtig, also das hatte ich jetzt, habe ich jetzt hinter mir, so eine Crunch-Time, wo du denkst, Alter, ey. Wie lange machst du denn so eine Diät? Also die ich mir selbst entworfen habe, die mache ich jetzt seit 4 Wochen, seit 5 Wochen. Wie lange willst du die machen? Oder ist es eine komplette Ja, das ist definitiv keine, also eine abgeänderte Ernährungs- Art werde ich definitiv annehmen über für immer halt, aber jetzt diese Hardcore Art, die werde ich noch mindestens 2 Monate angehen. Wenn man sagt, da glaube ich auch nicht länger wie 3 Monate eine Diät machen. Das ist richtig, ja. So, jetzt werde ich mal sehen, morgen wie gesagt, stelle ich mich mal noch mal im Fitnessstudio hin, dann habe ich ja trotzdem einen Referenzwert, denn wenn ich mich immer zur gleichen Zeit draufstelle, dann ist es ja auch schließlich also Faschiste. Ja, genau, aber mir geht es halt darum, dass du dich morgens auf die Waage stellst. Ja, den Kick brauche ich nicht, da bin ich hart genug im Nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, du variierst am Tag so krass von deinem Gewicht. Ey, es bringt schon übelst krass Unterschied, wenn du halt mal einmal mehr kacken gehst oder ja, so. Ist mir schon klar, aber wenn ich immer zur selben Zeit gehe, ist ja eigentlich völlig Latte. Dann ist es im Prinzip Latte, aber okay, wie du willst. Also ich würde dir raten, mach es morgens. Ich habe keine Waage und ich habe halt im Fitnessstudio eine Waage, die funktioniert. Ich mache ja jetzt erstmal morgens. Ist doch alles okay. Ich mache morgens und mittags. Dann sehe ich gleich. Und morgens machst du das Video, ne? Ja. Morgens muss ich das auch nochmal sagen, auf YouTube gibt es großartige. 20-30-Sekunden-Videos von Ricky. Wir den aktuellen Stand. Tatsächlich, Ricky beim Wiegen. Das ist beim Wiegen. Großartige Musik. Wie heißt der Song im Hintergrund? Der ist ganz cool. Der ist cool, nicht wahr? Es ist Gratis-Musik, wie alle Musik, die hier bei mir läuft. Alle Musik, ja, die bei natürlich. Cult of Personality läuft. Nee, ist so. Touches. Ist alles... halt doch die Fresse. Alles kostenlos und legal im Internet zu... Sag mal, hörst du eigentlich auch Head Candy? Nein. Warum nicht? Das Schwulettenmusik ist. Hast du was gegen Schwule? Ja. Nicht gegen Schwule, aber gegen so Leute, die so tun, als wären sie schwul. Tust du was, wäre ich schwul? Hörst du Head Candy Musik? Ich höre definitiv Head Candy. Absolut. Tust Electric du was, Summer 2012 ist ein super geiles Album. Ja, ja. Dann zieh dir weiter deine lachsfarbenen, engen Oberteile an und... Von Love, Ralph Lauren, na und? Und, genau. Und einen schicken Schal um und dann geht's einen los. Schicken Schal? Was? Ja, Ray-Ban-Brille, das wird schön. Niedlich. Hast du auch so ein Fiat Cabrio? Ich habe eine geile Geschichte, aber ich glaube... Oder eine Vespa? Die ist gar nicht so geil, nur wenn man dabei war. Wahrscheinlich. Also das Lied, was haben wir, der heißt... Der Typ ist wirklich so hardcore scheiße, das gibt's gar nicht. Erzähl doch mal, du wolltest ja wissen, wie das Lied heißt. Nee, will ich nicht mehr. Okay. Also meine, sag mal bitte wirklich. Love is Here ist jetzt in dem Fall der Name des Songs und der Interpret nennt sich... Bei einem Track, ja, den du als Untermalungsmusik nimmst, der Love is Here heißt, sagst du zu mir, ich bin gay? Ja. Weil du, jetzt warte mal ab, wie der Interpret heißt, dann weiß man, was gay ist. Bonecracker. Nee. Malefic heißt der und der Titel, wie gesagt, Love is Here. Malefic? Malefic. Hinten mit Q-U geschrieben. Das Malefic. So heißt er. Chris, jetzt hier, heute ist Tag 3. Nachher packe ich mal mein Paket aus mit meinen Utensilien, mach das vielleicht auch noch als Video klar und lad's dann irgendwann heute hoch. Ja, viel mehr kann man fast noch nicht sagen, nichts sagen dazu zu der Diät jetzt hier an der Stelle. Macht auf jeden Fall also Spaß. War bisher erfolgreich, ne? Ja, absolut. Ich du nimmst dir heute den ersten Shake, ne? Heute kommt er. Bist du aufgeregt? Ja, wie der Shaker funktioniert, den ich mir dazu bestellt habe. Was hast du für einen Shaker? Philips. Was? Ja, was? Philips. LCD oder LED? Was weiß ich? Den, der bei Amazon die meisten Sterne hatte. Ich bin ist der Full HD oder gestrickt. Nur HD Ready? 3D, Baby. 3D. 3D-Shaker. Ja. Ja. Du merkst, ich hetze so ein bisschen hinten raus jetzt, weil es zeitlich... Ich lasse noch gar nicht zu, die Sendung zu beenden. Ja, da kennst du mich aber schlecht. MVP der Woche machen wir noch nicht. Wir machen schnell nochmal MVP des Monats. Den könnt ihr wählen. Mai, für den Mai. Den MVP des Monats Mai. Eve, Big Show, Paul Heyman, Daniel Bryan. Stehen zur Auswahl. Relativ deutlich liegt Paul Heyman vorne. Geht einfach auf cultofpersonality.de und dann ist da Mai. So, Chris, jetzt kommen wir zum MVP der Woche. MVP der Woche von mir für SmackDown ist AJ. Ich hab's dir schon verraten. Bei Raw konnte ich mich noch nicht so ganz entscheiden. Schwank so ein bisschen hin und her zwischen dem einen und dem anderen. Sag mir doch erstmal deinen MVP der Woche für... Taven und Aries. Wer war das? Aries, ja. Und? Ich nehme Sabin und Aries. Chris Sabin und Aries, ja. Absolut richtig. Chris Sabin. Sabin okay, und Chris dann habe ich noch für Raw heute jemanden. Für Raw nehme ich heute, was fand ich besonders gut, eigentlich gar nicht so richtig. Ach komm, weißt du was, weil ich ihn lieb hab und der immer verlieren muss, der arme Mann, kriegt dafür mir eine Nominierung. Dolph Ziggler. Verdient hat das. Weil er so gut zählt. Weil er so gut zählt, genau. Ja, in 2-11. Morgen gibt's Morgen, die... Ja. Tobi und Ricky Show! Ab 21 Uhr. Bei euch in eurem Schwuchtelbundesland ist ja Feiertag, ne? Ganz genau. Ja. Tobi B. ist homosexuell. Homosexuell. Warte mal, das war für morgen. Also morgen gibt's die Tobi und Ricky Show. Wir tippen die komplette EM. Aber natürlich auf unsere eigene Art und Weise. Wir werden die Mädels weiter bewerten und machen noch anderes Zeug. Lasst euch überraschen. Schaltet ein ab 21 Uhr. Geht bestimmt wieder um ein oder andere Minute. Und am Wochenende Reality-Check. Wenn dann am Samstag. Am Sonntag auf jeden Fall nicht. Der Tag ist so gut wie vom Tisch. Da gibt's nur noch Countdown-Shows. Reality-Check-Ausgaben samstags oder an anderen Tagen. Oder. Auf jeden Fall Sonntag ist jetzt... Oder an Brückentagen. Oder an Brückentagen, ganz genau. Oder Cult of Personality, Talk of Personality am Samstag. Mal sehen, Chris. Ha? Vielleicht gibt's wieder eine News, die wir besprechen müssen. Wäre natürlich fast nicht zu... ja. Sonst übrigens, wer jetzt die Sendung zum ersten Mal gehört hat, sonst sind wir besser. Es war heute leider so eine... Also ich muss ganz ehrlich sagen, fast deine schlechte Sendung sind immer wirklich auch eine Beleidigung gegen mich. Ja gut, klar. Du musst dich natürlich steigern, ist logisch. Also ich sag jetzt mal so... Ich weiß ja, an was es krankt, letzten Endes. An mir? Nee, das habe ich ja nicht gesagt, aber ich setze da einfach mal was so... Was meint? Nein, ich setze da einfach so mal auf Selbstheilung. Das mal Selbsterkenntnis und Selbstheilung. Ich gebe die Zeit. Dass du aber weißt, auf welchen Plätzen wir immer regelmäßig bei iTunes sind, das... Das interessiert mich nicht, Chris. Interessiert dich nicht. Ich höre dich hier und nach bist jetzt... von Woche zu Woche enttäuschter. Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Mhm. Mittlerweile sind wir schon auf einem Niveau, dass uns Leute anschreiben, die sich sonst mit ganz anderen Podcasts beschäftigen. Aber sei es drum. Ich würde dann noch sagen, wollen wir es fix machen? Letzte Ausgabe jetzt? Letzte Ausgabe und ganz wichtig, Chris, jetzt müssen wir nochmal kurz ernst bleiben. Das beleidigt mich ja wirklich schon. Ach, jetzt hör auf, ein Stück so weit rumzuspinnen. Nee, ich bin da wirklich ein bisschen feinfühlig. Chris, bin ich kurz wieder Matze? Ja, ist doch scheißegal jetzt. Ganz kurz. Wegen Seid nochmal? Scheißegal jetzt, weißt du. Gefühle anderer Leute sind ihm scheißegal. Wisst ihr, was das für ein Typ ist? Ja, Mann, dann geh in die Sonne, da hast du Vitamin B und dann oder D oder was man da kriegt und dann lacht man noch so viel. Der Typ ist wirklich so scheiße, das gibt's nicht. LarsKlingenberg@gmx.net, da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr Geschenke für Seid habt. Und die Aktion steht übrigens, Chris, hier, ja? Also schön aufs PayPal-Konto von Cult of Personality überweisen und dann runden wir... Und wir runden definitiv auf, ne? Also eine wichtige, tolle Sache. Und spenden dann an... absolut, ja. Wer sind die nochmal? Strahlemännchen. Was heißt, wie heißen die nochmal? Natürlich, strahlemännchen.de, eine großartige Sache. Ja, pass mal auf, es gibt nochmal so eine ähnliche, nämlich, die heißen so ähnlich, die heißen nicht Strahlemännchen, aber es ist ähnlich irgendwas auch mit Chen hinten. Und deswegen komme ich da immer durcheinander. Aber es ist ja im Endeffekt... wenn es wirklich nur ein oder zwei Euro sind, Alter. Ja. Ey, damit ist wirklich jedem Strahlemännchen, sage ich jetzt mal, geholfen und der Side freut sich speziell. Kleinvieh macht auch Mist, muss man an der Stelle sagen. Und denkt immer dran, es geht wirklich nicht jedem so gut wie uns. Gut, Chris ist jetzt das solltet ihr euch wirklich mal selbst hinterfragen, ob es euch wirklich so gut geht, ob es auch anderen Leuten so gut geht wie euch so und. Ja gut, bei dir ist jetzt natürlich so eine Sache. Ricky, also, halt mal wirklich die Fresse. Ja, nee, das muss man an der Stelle echt mal sagen. Hast du mal wirklich, ohne Scheiße, du hast auch keine Schamgrenze, ne? Gut, dann sage ich es halt nicht. Aber es muss doch mal Platz für einen guten Witz sein an der Stelle. Ricky, wirklich mal, also, das meine ich jetzt wirklich mal ernst. Halt mal einfach die Klappe. Also bei Chris ist es halt so. Ey, ich gehe offline, haut rein, bis nächste Woche. Was der Chris halt hat, ist, ja, jetzt hat er tatsächlich aufgelegt. Ach, wisst ihr was? Ich erzähle es euch einfach nächste Woche und sag an der Stelle Tschüss, bis nächste Woche. Da erzähle ich es euch wahrscheinlich alleine und dann erzähle ich euch, was der Chris hat. Das wird ein Spaß.